ey, schon ist sie wieder zu Ende, die Musik. Tag, Johnny. Tag, yo. Na? Ist doch toll, wenn man mal begrüßt wird. Bist du heute schon begrüßt worden in deiner Sendung? Nee. Mm, doch. Von wem denn? Von den Hörern. Haben die angerufen? Alle haben die beide angerufen? Nee, ich habe doch die T-Shirts verlost von Beck und die sagen immer Hallo. Ach so, ja, das ist ja prima. Also manchmal sagen sie oft Hallo. Guck mal, bei mir sagen die Hallo, ohne dass ich T-Shirts verlose. Da siehst du mal, was Erfolg im Radio ist. Naja, deswegen sendest du auch später. Deswegen wäre ja auch immer noch Support, Vorgruppe. Ja, meinst du, das ist so eine intellektuelle Herausforderung? Nö. Hallo zu sagen, ohne dass man ein T-Shirt kriegt? Nö. Nee, klar. Mach ich auch öfter. Ja, ich weiß. Also, ich hatte ja letztens sogar zu mir. Ja. Und heute hast du Tag gesagt. Ja. Aber irgendwie so ein... Aber du hast ja schon öfter T-Shirts dafür von mir gekriegt. Wollte ich gerade... Nee, also genau das wollte ich gerade einklagen. Es bleibt natürlich so ein unbefriedigtes Restgefühl zurück. Na, ich wenn ja, du mir noch mehrere T-Shirts schuldest. Ich vergebe ja die T-Shirts auch nicht fürs Hallo sagen, sondern um schwierige Fragen zu beantworten, wie du vielleicht gehört hast. Hast du es gehört? Nee. Nee. Also du hättest schon eine Frage. Ich meine, die sind jetzt weg, aber ich kann dir natürlich eine Testfrage stellen. Die T-Shirts sind jetzt weg? Ja. Was waren denn für T-Shirts? Back-T-Shirts? Back-T-Shirts. Oh, warte mal, wie sehen die denn aus? Was steht da drauf? Die sind schwarz und da steht drauf, my name is Beck und das ist falsch geschrieben. Da steht B-E-K. Also kann auch sein, dass die Barmer da irgendwie ihre Finger im Spiel hatte, aber denk mal eher nicht. Und war ein russischer Schriftsteller, Alexander Beck. Ach siehst du, da bist du ja schlauer als ich. Wolokolamska Chaussee hat er geschrieben, woraus dann Heiner Müller wieder mehrere Stücke von sich benannt hat. Mann, siehst du. Ist doch toll, war, wie man von Beck immer wieder zu Heiner Müller kommen kann. Klasse, wie man von allem eigentlich immer wieder auf Heiner Müller kommen kann. Hast du manchmal auch so den Ehrgeiz, immer auf ganz bestimmte Gespräche, also Themen zu kommen, wo dir ja, sagen wir, keine Entfernung weit genug ist? Nee? Ich finde es schön, wenn man immer wieder auf Heiner Müller zu reden kommt. Nee, wenn man über ein Thema reden will, kommt man schon irgendwie hin. Ja. Hast du irgendein Thema, über das du reden willst? Nee, nicht wirklich. Nee? Wo kommen wir da jetzt hin? Da wo wir meistens dann hinkommen zu irgendeiner... Warten, über Autofahren, Frauen, Alkohol. Autofahren, Frauen, Alkohol. Das sind unsere Themen? Nee, so beschränkt siehst du uns? Uns? Uns? Letztens in Welt, haben wir über Sport geredet. Das ist was ganz anderes. Sport, Autos, Und da wurde ich aber, da hast du mich irgendwie gleich zum Deppen gemacht, der lesen kann. Widerlich. Wer hat denn erzählt, ich habe dann immer gelesen. Warst du da schließlich? Das war nur aus Verlegenheit, mir ist das eingefallen. Also wie kann man denn jemanden, der liest, zum Depp machen? Das schließt sich da gegenseitig aus. Da kann man schon, da sagt man, das ist ein Typ mit bleicher Haut, Hornbrille, schütteres Haar, schmutzige Fingernägel und sitzt immer mit so zusammengepressten Knien auf einem Stuhl, der zu klein ist, was ja bei mir ins schwer der Fall ist. Schön, dass du das jetzt schon alleine machst alles. Und? So was. Naja, so ein bisschen, dass man irgendwie nicht... So wirkt nicht. Naja, nee. Naja, dass du irgendwie also so ein Zonen-Woody Allen bist. Ach komm, Woody Allen hat doch massig Fans. So ein Frauentyp auch. Naja, Woody Allen, gut, aber die gehen alle zu Woody Allen. Dann nimm sie doch lieber Woody Allen als so ein... Naja, ich weiß nicht, würdest du dich als der Woody Allen des Ostens sehen? Nee, eben nicht. Ach so. Von der Größe kommst du ja, der ist ja auch nicht, der ist ja auch, genau, richtig groß. Ne? Ja, mein Ideal, Selbstideal ist eher irgendwie athletisch, beredt, schnell zu Fuß und irgendwie toll. Und naja, kannst ja noch dran arbeiten. Ja, also athletisch so, bist du doch. Wenn dann also quasi eher der Zonentolle. Die Zonentolle, ach nee, gar nicht. Das mit schnell zu Fuß verstehe ich nicht. Warum schnell zu Fuß? Weiß ich nicht, ich finde, das hat schon irgendwie so was... Fluchtmentalität, sitzt doch tief. Dynamisches, ne? Nee, wenn so Leute so mit... So mit großen Schritten durch die Straßen eilen? Findest du nicht? Ist doch irgendwie das ist geil. Ja, weiß ich nicht. Es kann auch schlaksig aussehen dann. Na, bei mir nicht. Das stimmt natürlich. Wie war denn so dein Tag? Den Tag, den wir uns nicht gesehen haben, meinst du? Wie war denn der? War doof ohne mich. War doof ohne dich? Ja. Aber gestern hatte ich ein schönes Erlebnis, das erklärt, aber heute eine gewisse Langsamkeit bei mir. Da hat mich nämlich... Olle Wosch in seiner Süddeutsch-Tümelei genötigt, mit ihm Bier zu trinken. Im Biergarten? Im Biergarten, im Prater. Und es war voll schick, ey. Echt? Keine Musik, so nur Bänke leise, die murmeln und dann sitzen Menschen da und trinken Bier. Das ist echt mal ein Thema, weil das überall, also ich habe ja prinzipiell erstmal nichts gegen Musik, aber überall ist laute Musik. Ne? Überall ist laute Musik. Und dann kommt noch einer dazu, der sich direkt neben dich stellt und meint, er müsste den nun volltrennen. Ja. Und will auch noch Geld dafür. Ja. Ist manchmal schon ziemlich nervig für ihn auch. Und dann kommen manche, da ist man manchmal froh, denn die machen bloß zwei Songs, aber kassieren dann gleich. Und die spielen den Radio-Edit auch meistens. Ist man so hin und her gerissen, war? Einerseits ist man dankbar, dass er einen nicht eine halbe Stunde vollheulen. Oh. Andererseits ist es aber doch eine Frechheit, nach zwei Songs schon zu kassieren. Ja, die Frage ist auch wirklich, wohin das führt. Also du hast ja erst gab es ja nur, weiß ich nicht, Leute, die halt mal ein Lied vortrellern vor einem Laden oder so, dann kamen die in den Laden rein. Dann gab es die Rosenverkäufer, jetzt gibt es die Spielzeugverkäufer, die ja teilweise auch recht amüsant sind. Die sind aber in meiner Gegend noch nicht mit diesen wackelnden Kühen und so weiter, die so über den Tisch eiern. Die Kuh ist doch ein Hammer. Das ist klasse, ja. Ja. Sehr klasse. Die sind eher bei dir da in Neukölln beheimatet. Ja, nee, also weiß ich auch nicht. Kreuzberg, wo sind die Schöneberg. Am meisten? Kreuzberg, Schöneberg, so. Da rennen die viel rum. Ja. Und was gibt's denn noch? Handleserin, habe ich auch schon mal erlebt. Da natürlich so Essen verkaufen. Hast du dir aus der Hand lesen lassen? Nee. Warum nicht? War zu teuer? Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das kostet, aber weiß ich nicht. Ich glaube, nee. Würdest du das machen? Ich war eh mal aus Versehen bei einer Wahrsagerin. Da war bloß das Problem, die hat mich irgendwie gekannt. Hat dann irgendwie, die Sachen, die sie alle wusste, hat sie irgendwie alles erzählt. Mhm. Und die, wo sie nicht wusste, hat sie vollen Schrott erzählt. Echt? Ja. Ich war irgendwie gesagt, du wirst erfolgreich, groß, stark. Da hast du nicht gestimmt. Ja, wo du erfolgreich bist, ja. So Handlesen weiß ich nicht. Ich habe das mal eine Geschichte gehört von jemandem, die sich aus der Hand hat lesen lassen und die war dann sauer aus irgendeinem Grund und hat sie dann verflucht und irgendwie gesagt, du wirst bald sterben und so ein Kram. Und hat sich nicht aus der Hand lesen lassen, genau. Und die war dann sauer. Ach so, und die Handleserin hat dann geflucht. Die Handleserin hat dann irgendwie böse Voraussagungen getroffen und so. Ich meine, das ist natürlich sehr stillos und wahrscheinlich auch ja nicht, dass jetzt die Vereinigung der Handleserinnen anruft und die als schwarzes Schaf bezeichnet. Ja. Das ist bestimmt ein schwarzes Schaf, aber ich weiß nicht, ich finde das schon komisch. Ich will meine Zukunft nicht wissen. Und aber da könnte man auch, muss man selber einfach kontern. I put a spell on you. Kannst du dann singen, ja. Kann man singen. Und kriegst noch Geld dafür, dass du gesungen hast. Und dann haben wir wieder den Kreislauf. Dann ist die voll verunsichert. Ja, aber die Frage ist, was kommt als nächstes? Also ich habe irgendwann überlegt, dass du beim Essen sitzt und da kommt ein ganzer Zirkus rein, die dann erstmal ein paar Dübel in die Decke hauen und dann gibt's ein bisschen Trapezvorführungen, Löwen, dann nimmt dann einer deinen Kopf, du bist gerade beim Essen, steckt deinen Kopf in den Rachen des Löwen und wenn dann was passiert, kassieren. Hast einen toten Autisten auf dem Teller. Zum Beispiel, also es kann alles kommen. Wollen wir nicht hoffen. Nee. Nee, werden wir Widerstand gegen leisten. Oder? Ich weiß auch nicht wie. Passiv. Passiv. Passiver Widerstand, Sitzstreik. Ja. Durch Nichtachtungsstrafen. Durch Nichtachtungsstrafen und sich an den Tresen festketten. Ja. So eine Sachen. Ja, so eine Sachen. Also ist eher wichtig. So Volksprotest. Ja. Und gewaltlos. Ja. Quasi sitzend, Training des aufrechten Ganges. Ja. Gut. Johnny, ich hab dir eine schöne Musik mitgebracht. Also das ist irgendwie, das ist natürlich auch ein bisschen jetzt eine fiese Unterstellung, aber ich habe die Musik habe ich mir angehört und weiter wird einer so direkt angesprochen. Und immer wenn ich jetzt also so Musiken höre, wo einer direkt angesprochen wird, dann muss ich immer an dich denken. Machst du so Mixtapes? Also nimmst du Kassetten auf für Leute? Für Freunde oder Freundinnen? Oh, ganz selten, immer nur in Lebenskrisen. Ja. Aber vielleicht findest du nicht, dass man mit so einer Kassette immer so ein bisschen spricht auch? Also nicht mit jedem Stück, weil manchmal klappt es ja nicht so richtig oder man findet das entsprechende Stück nicht im Chaos. Aber irgendwie sagt man damit immer auch so nette Sachen. Finde ich immer gut bei Tapes. Machst du so eine Geschichte? Auch nicht mehr so oft. Aber dann machst du auch schon manchmal so mit so heiterer Grundstimmung zum Beispiel, ja? Also kann sowas, glaube ich, immer nur traurig. Ja, klar. Nee, oder so jammern. Mit guter Laune. Das Blöde ist, also klingt natürlich immer voll daneben, aber es dauert ja doch immer eine ganze Weile, bis man das so zusammengebastelt hat. Und wenn man zum Beispiel, wenn man es nicht am Stück macht, finde ich, dann hat man keine Lust mehr. Also wenn du, sagen wir, du hast eine halbe Stunde geschafft, also sowas macht man nicht in Phasen, sondern das musst du durchziehen. Wenn du es live machst, also wenn du zwei Plattenspieler hast, dann, klar, dauert es anderthalb Stunden, dann ist es aber auch richtig anstrengend. Und dann findet man nämlich öfter mal nicht das richtige Stück. Und da muss man irgendeins nehmen, dann passt dann wieder nicht so richtig, dann ärgert man sich. Und wenn man so hintereinander so mit Pausentaste macht, dann dauert es doch teilweise 3 Stunden, bis du das Ding fertig hast. Nee, ich mache manchmal, dass ich zu Hause auflege für Leute, so, also DJ-mäßig, Wohnzimmer-DJ-mäßig. Ja, auf diesen Partys also war ich auch schon mal. Nee, ich meine jetzt nicht so als Party, sondern dass man dass man jemanden da hat und dem einfach irgendwie so 20 Stücke vorspielt. Also wo man immer, kennst du den, ist ein ganz tolles Lied und dann fällt einem gleich noch ein anderes ein und dann... So mache ich meine Sendung eigentlich. Ja, so sehe ich Soundgarden am Dienstag eigentlich so ähnlich, dass man so sagt, hier gibt's entweder natürlich hauptsächlich neue Sachen oder auch, ach und Mensch, dann habe ich das hier wieder im Schrank gefunden und also so, ich sehe das eigentlich auch so, dass ich den Leuten halt zu Hause so vorspiele, was ich klasse finde. Das versuche ich ja auch, aber das ist irgendwie was anderes. Ja, die wollen ja immer noch keine Musiksendung geben. Das ist eine Schweinerei. Müsste man sowas wirklich von zu Hause aus machen, wo man den ganzen Scheiß so hat. Weil hier ist ja irgendwie doch die Distanz, du suchst das irgendwie vorher raus und dann hast du deine 30 Platten dabei und dann spielst du die irgendwie so. Das ergibt sich ja nicht so, wächst ja nicht so, das ist irgendwie schade. Von zu Hause senden wäre natürlich klasse, ja. Musst mal, wobei, da spiele ich auch, wenn ich so Freunden was vorspiele, dann spiele ich das meistens an nur. Dann sage ich, ja, hast du das schon gehört? Klasse. Und dann kommt es rein und weil ich es schon kenne, wird dann entweder vorgespult zu der klasse Stelle oder fliegt gleich wieder raus. Und dann gibt's noch das hier. Und von zu Hause aus senden wäre klasse. Da ist auch immer der Kühlschrank und so. Ja. Ist gut. Nee, das mache ich dann schon richtig so. Naja, gut. Jedenfalls, wenn mir jetzt die Musik unterkommt, wo dann irgendwie so einer angesprochen wird, dann bist du das immer. Und jetzt, meine, hast du Pech, jetzt stimmt nicht ganz so, aber es ist echt ein geiler Song. Ja, wenn das so was Gemeines ist, dann... Du lebtest lang für dich allein, dein kleiner Hof war deine Welt. Dein Nachbar war dir einerlei, noch ist es gar nicht lange hier, gar nicht lange hier, da pflügtest du dein Feld allein. Jetzt bist du in der LPG, bald wird die Arbeit leichter sein. Du sätest auf schmalen Ackern, dein Roggen war zwar ihren Schwer, doch du wirst sehen, auf den Großraumflächen trägt eine Roggen ihre Mir. Noch ist es gar nicht lange hier, gar nicht lange hier. Ach, klasse Musik, wa? Ja. Wenn du schon immer so nett Sachen raussuchst, dann ja, kann man ruhig noch ein bisschen. Nee, das ist eigentlich für mich hat sowas ja mal irgendwie so eine irre Faszination, weil sowas ja irgendwie heutzutage völlig unvorstellbar ist. Und selbst damals war es, glaube ich, schon ziemlich unvorstellbar. Das ist halt, ich bin bei so Sachen echt froh, dass es das. Also es gibt es natürlich bestimmt in anderen Ländern noch total. Wobei also so dieses Aufrufen, so politisch aufrufen und so, was es halt im Osten viel gab in Songs und so. Also nicht, und eben politisch nicht unabhängig aufrufen, also nicht Jugendliche, die die Welt ändern wollen oder was ich was, sondern so staatliches Aufrufen, dass alles toll ist, was wir machen und alle, weiß ich nicht, da bin ich schon froh drüber, dass es das nicht mehr gibt. Das ist völlig obskur natürlich und ich finde es auch klasse, sowas zu spielen. Dafür liebe ich dich auch, dass du das machst. Nee, ich finde. Und dann auch noch an mich richtest. Danke. Nee, was mich daran irgendwie immer noch so anders fasziniert, ist irgendwie so eine komische Naivität, die drin steckt. Also das ist bei mir jetzt nicht bloß irgendwie so ein Frohsein, dass es irgendwie nicht mehr möglich ist oder wie absurd es ist. Es ist irgendwie alles absurd und gruselig und so was. Aber da drin ist irgendwie noch so ein anderes, also so irgendwie so kindergartenmäßig, also irgendwie so eine Unbeschwertheit, Unbefangenheit, die natürlich immer an totalen Schwachsinn, an völlige Debilität grenzt. Ich höre da echt keine Naivität, im Gegenteil. Ich höre da echt irgendwie ziemliche Dummheit. Also... Ja. Weißt du, ich will damit nicht sagen, dass andere Sachen irgendwie cleverer sind, aber ich finde schon, dass das, also ich finde es eher gruselig in dem Sinn, ich finde es nicht naiv, sondern ich finde es echt ziemlich so super verblendet. Also es erinnert mich eher so an teilweise religiöse Geschichten, so wo die Leute halt so dahinter stehen und das hat dann nichts mehr mit Naivität zu tun, finde ich. Das ist dann so fast so gehirngewaschen jetzt mal. Aber hast du zu so einen Sachen immer nur so eine super Distanz? Also selbst wenn du sagst, so halt Religiosität, also ich bin, weiß Gott, irgendwie Atheist oder so. Ich finde, es gibt immer irgendwie weiß so Gott. Ein... Nein, du weißt Gott, Atheist. Oder so. Ja, ich habe immer irgendwie so einen Punkt, der mich dann irgendwie doch anrührt oder fasziniert oder was irgendwie so eine, weiß ich nicht, so ein Sehnsuchtssteinchen im eigenen Mosaik. Was sicher damit zu tun hat, dass du mit so Sachen aufgewachsen bist. Ja, vielleicht kommt das daher. Könnte daher kommen. Und du willst ja nicht Teil einer Jugendbewegung sein. Doch, natürlich. Ja, und in die LPG. Nee, LPG zum Beispiel nicht unbedingt. Du hast mir doch mal diese Kinder-Militärlieder vorgespielt. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Mhm. Und das ist zum Beispiel echt hart, finde ich. Also wenn da irgendwie Kinder im Chor singen so und ja, und bald dürfen wir an die Waffen und toll und klasse und fürs Land und fürs Vaterland und so. Ach, finde ich echt sehr, sehr, weiß nicht, vielleicht habe ich da nicht genug Humor für. Oder? Ja. Nee, also Naivität, klar hat das mit Naivität zu tun, also ich weiß schon, was du meinst, aber ich finde es schwierig, da so drüber zu lächeln. Also kommt immer auf den Inhalt drauf an. Bei dem Ding ist es natürlich, muss man drüber lachen, aber so, wenn es so gerade so um militärische Geschichten geht, finde ich das schon echt sehr habe. Ja. Gut. Ey, ich war neulich in einer tollen Ausstellung. Deutschen Historischen Museum, hab ich dir das erzählt? Nee. Kunst und Macht heißt die. Das hast du erzählt, dieser Klasse. Das ist sehr interessant. Wie lange geht das? Also weil auch, ich weiß nicht, so bis Ende August oder Anfang September oder irgendwie so eine Geschichte. Sollte man wirklich unbedingt hingehen. Weil da sieht man irgendwie, also sehr unterschiedliche Modelle. Russen, Italiener, Deutsche. Mhm. Und das Gruseligste sind wirklich die Deutschen. Extrem faszinierend sind auch die Italiener, weil da irgendwie unheimliche Modernität noch drin ist, die dann hinten dann auch irgendwie versteinert und veräppt. Und bei den Russen ist es auch irgendwie diese Mischung aus Pathos, Optimismus, Kitsch und wirklich gruseliger Stalinismus. Oder bring mir einen anderen. Tschüss, Danny. Ciao. Ah, wollte ich mal was Optimistisches spielen hier. Ah, jetzt hat wahrscheinlich der letzte Depp geortet, in welcher Sendung er ist. Hallo. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Messiah! I'm not the Messiah! I say you are Lord and I should know I followed a few! But whom can you trust? I need a savior. Yes, I do! Hail Messiah! I trust not the world, nor my senses, except in your parameters hell. Messiah complex. Und der Pirates Deutsches Reich, sie ein! It is written in the Bible, I'll believe it till I die. So it's dangerous, awfully dangerous. I could not live without me. Have got his shoulders down on the floor. Holding up, Jack, he'll never break away from this hole. Have got his shoulders down on the floor. Holding up, Jack, he'll never break away from this hole. Have got his shoulders down on the floor. Holding up, Jack, he'll never break away from this hole. Have got his shoulders down on the floor. Holding up, Jack, he'll never break away from this hole. Tag, Kinder. Hier ist also der Sprechfunk. Alles klar? Ja, es gibt wieder ein Thema. Wir telefonieren schön. Es gibt ein Expertengespräch. David hat wieder einen Zusammenschnitt der letzten Sendung gemacht, die extrem beschissen war. Das lag an mir. Ich weiß, es klingt immer sehr eitel, sackig, aber ich denke, dass man das auch mal sagen muss. Dass Scheißsendungen sind echt Scheißsendungen und ich schäme mich wieder mal voll dafür. Und jetzt haben wir aber, jetzt weiß ich ja, jetzt macht's aber noch ja keinen Sinn, mit dem Thema anzufangen. Vielleicht sollte ich, dass ich erstmal ein bisschen Tag sage. Tag! Hallo? Hallo? Ja. Wir haben jetzt immer zur gleichen Zeit Hallo gesagt. Ist dir das aufgefallen? Ist ja geil. Ja, super. Dadurch habe ich dein Hallo nicht gehört. Ich habe also nur vermutet, dass du auch Hallo sagst. Ja, warte mal, ich muss jetzt mal mehr Radio leiten. Hast du Hallo gesagt? Ich habe Hallo gesagt. Ja, sag mal, bist du auch jemand, der davon aussieht, wenn er Hallo sagt, dass er dann vom Sender ein T-Shirt gewinnen müsste? Nö, eigentlich nicht. Wieso? Na, sehr schön. Nee, freut mich. Ja, wenn du jetzt ja gesagt hättest, wärst gleich rausgeflogen. Ja, das war mir eigentlich schon klar. Tag, wer bist denn du eigentlich? Ich bin der Matthias. Du bist der Matthias. Ey, Matthias, ich werde mir vielleicht die Telefonnummer überhaupt durchsagen wenn lassen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder ja, sonstige sachdienliche ja, Hinweise geben können, ja, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Ja, mache ich. Vorwahl. 0331 für Potsdam, 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ja. Ja, die Telefonnummer ist jetzt durchgesagt. Kann man dann irgendwann langsam anrufen, aber sind ja schon lauter Anrufer. Warum hast du jetzt erstmal gleich angerufen? Ich wollte mal wissen, wie heute dein Thema ist. Ach so, das sage ich ja dann schon noch. Ach so. Das sage ich jetzt, aber sage ich das jetzt noch nicht, oder? Es ist so 25 nach. Was? Ist schon 25 nach? Naja, aber ich habe mich auch ein bisschen mit Johnny vertrödelt. Aber vielleicht frage ich dich einfach mal, sagen wir mal, wie jetzt so deine Gemütslage ist. Könntest du die mal umreißen in zwei Sätzen? Wie war's nochmal? Deine Gemütslage, deine seelische Verfassung. Seelische Verfassung? Deine seelische Verfassung. Ja, doch, geht so. Geht so? Ja. Woran liegt das? Ist das irgendwie eingeschränkt? Wann war die letzte Mal deine seelische Verfassung richtig auf 100%? Was? Wann war die seelische Verfassung so richtig auf 100%? Ach, vor ein paar Wochen so. Ach, und ja, seitdem ist ja kontinuierlich abgefallen? Ja, doch, kontinuierlich. Und warum? Warum? Ach na ja, viele Probleme. Oh, ey, dann muss ich ja heute versuchen, eine richtig schöne Sendung zu machen, ja? Dass die Freude in deinem Herzen wieder blühen kann. Ey, das wäre richtig klasse. Ja, das wäre schön, oder? Ja, doch. Ja, dass du dann gestärkt den Widrigkeiten des Alltags wieder morgen ins Auge sehen kannst. Ey, das finde ich echt super. Ein Pionier-Ehrenwort, ich gebe mir ernst doll Mühe, eine schicke Sendung zu machen. Super. Dir zum Wohlgefallen. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Jo, danke. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Aha, hallo, wer bist denn du da? Ja, ich bin's, Frankie. Frankie? Ja, Mensch, Kuttner, super. Ja, Tag, Frankie. Ich versuche jetzt erstmal ein bisschen Hörerforschung zu machen, rauszukriegen, wie die Leute heute so beieinander sind. Ja. Wie würdest du jetzt, sagen wir mal, deinen geistigen Zustand bezeichnen? Geistigen Zustand? Ja? Ich würde sagen, ganz weit oben. Kannst du das irgendwie belegen? Das kann ich dir sehr, sehr genau belegen. Und zwar, ich habe vor einer Dreiviertelstunde mit Johnny gequatscht. Der arme Kerl, du. Ja, pass auf, ich bin ganz aufgeregt. Ich bin erstmal wirklich ganz aufgeregt, weil du mir gerade eben einen Wunsch erfüllt hast, den ich seit 3 Jahren hege. Das ist schon fast ein Traum von mir geworden. Und zwar bin ich seit 3 Jahren im Knast und bin seit 2 Wochen aus dem Knast raus. Und habe seit 8 Tagen eine Wohnung und seit... Ey, super, und dann noch so tolles Wetter draußen, oder? Ja, und dennoch so tolles Wetter draußen. Aber pass auf, die Krönung ist, ich habe seit heute ein Radio und habe, es ist mir gelungen, es anzuschließen und höre heute das erste Mal in Freiheit Johnny, den Soundgarten und Kuttner. Super! Sprechfunk. Ist das schön? Nein. Aber da entsteht doch bei mir aber auch gleich Freude. Und soll ich dir mal was Schönes erzählen? Ich war neulich in Halle und hab mir dann ein Reimlexikon gekauft. Ist ja auch was. Ja, und da stehen immer so Reime, die sich einfach reimen. Und das Tolle ist, das sind manchmal schon richtig Gedichte. Zum Beispiel, des Grams, er bekam's. Wird man da nicht gleich nachdenklich ein bisschen? Ja? Der Beamte, die Gesamte, er stammte dem Amte. Naja, aber hä? Das ist ein bisschen einfach, finde ich. Wa? Wieso? Der Tyrann voran, der Wandersmann. Ey, ich danke dir für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Alles klar, Kuttner. Tschüsschen. So, dann machen wir jetzt erstmal noch ein bisschen Musik. Außerdem ist ja heute sowieso schicke Musik. Das eben war, habe ich das eigentlich gesagt? Hallo, da sitzen jetzt zwei Sendungsbeobachterinnen. Tag, Sendungsbeobachterinnen. Ihr müsst euch mal da irgendein Mikro nehmen. Ich weiß nicht welches. Müsst ihr an den Mund rannehmen? Richtig an den Mund ranziehen. Das sieht bei Schlagersängern auch immer affig aus, wie wenn die wenn die das essen wollten. Und hier, wie heißt denn ihr überhaupt? Also ich bin Angela. Ich bin Caroline. Angela und Caroline. Genau. Und habe ich denn, ihr verfolgt jetzt die Sendung hier? Genau. Ihr beobachtet und ihr macht eine Strichliste. Macht ihr echt eine Strichliste? Ja. Was streicht ihr dann da an bei der Strichliste? Ja, überlege ich auch gerade. Ja, ach doch, das fände ich aber schön, wenn ihr, sagen wir mal, über die nächsten anderthalb Stunden hin eine Strichliste führen würdet. Und mehr so wegen dir oder wegen den Hörern? So Qualität und Quantität? Könnt ihr euch entscheiden? Also ihr könnt einfach sagen, zum Beispiel immer, wenn ich Scheiße sage, einen Strich machen, dass man das dann nachher mal resümieren kann. Oder aber ihr könnt auch, sagen wir mal, inhaltliche Kriterien anlegen. Immer wenn mir jetzt eine glänzende Parade gelungen ist, einen Strich machen. Und wenn jetzt, sagen wir mal, der Ball bei mir im Feld gelandet ist und ich ihn nicht gekriegt habe, um jetzt eher Boris Becker-mäßig zu sprechen oder Steffi Graf-mäßig oder Monika Seles-mäßig mit Messer im Rücken, dann macht ihr auf der anderen Seite einen Strich. Ja, das könnten wir machen, ja. Können, oder... Franziska von Almsig ist ja jetzt kein leuchtendes Beispiel mehr, wa? Nee, aber was das Geld betrifft, doch. Da wird man dann doch... Habe ich jetzt eigentlich die Musik vorhin angesagt? Wir haben die schlecht gehört, also wissen wir nicht. Ach, das ist eine gute Ausrede. Das ist eine gute Ausrede. Der Empfang war draußen nicht so toll, ja? Nee, danach. Nee, du hast nur gesagt, dass jetzt was super Tolles kommt. Ja? Mhm. Gut. Ja, das war nämlich Kingdoms Come, heißen die. Kingdoms Come. Und die stammen aus dem wunderbaren Label Stahlplatt und die machen jetzt den ganzen August durch im Prater und in der Galerie O2 in einem Oderberger Straße eine schicke Ausstellung, stellen da ihre Cover von diesen CDs aus, verkaufen die CDs und außerdem finden massenhaft Konzerte statt. Und wer von dieser Musik noch mehr hören will, der muss heute in der Sendung, wer noch ein paar Sachen gespielt, und ich habe denen einfach gesagt, da die da sind, sollen die in der nächsten Sendung hier die Musik bestreiten. Das eben vor dem Ganzen die Rede war, Aldo, also Kingdom Come bei Stratplatt. Und jetzt bis zu Nachrichten die erste Single hier von Digital Underground, die ich ja immer wieder bewundere. Wobei ich die letzte Platte, glaube ich, diese neue Platte nicht ganz so toll finde wie noch die vorletzte Platte. Ist aber auch egal. Oregano Flow im Hot Sauce Mix. Ah, oh, Kinder, ist das Musik, oder? Ich bin manchmal voll verliebt in die eigene Sendung und würde gerne entspannt mit einem Bier in der Hand vorm Radio sitzen und einfach nur zuhören. Ey, und ihr könntet machen. Ihr seid so toll. Ihr seid seit 2 Wochen aus dem Knast raus. Das Wetter ist gut und Sprechfunk ist im Radio. Was will man mehr? Oregano flow. Don't waste your time sticking out your chest for no reason. It's the season for the lovely flow. The D, we're sick enough of stress. Let it go, let it go. Now follow as I slip into the butter melody. This is the part I take your heart and leave your vision blurry. So try to focus on my dope. I suggest that you invest in a telescope as I come with hella rhythm. Move closer to your television. Catch a look just like a hooker catch J-ism. Even with my focus with your ears, you still may not see me though as I flip. Flavor up this vitty like oregano, slinging them nouns and verbs. You couldn't hear me with binoculars. I guess I'm just a little different, cause I do love them hoes. Just maybe not the same way that I love my nigga Rose. Cause I love it when they say something fly. The ill caps make me laugh till I cry. Jetzt ist gleich eine Minute nach halb und gleich kommen die Nachrichten. Aber ist noch ein bisschen Zeit, ich will die Musik zu Ende spielen, die so prima ist. Du kannst noch üben. Oh, Mensch, ja, danke sagen. Das ist toll, dass du mir diese Chance gibst, weil sonst würde ich ja so durchschlittern. Ja, ich übe auch noch ein bisschen. Ja, gut. Zum Beispiel Mikrofon aufmachen, so schwierige Geschichten. I'm gonna get you high off my soup. Top ramen is how we're coming with the loop. A dab of this, dab of that, not too heavy on the garlic. With just a touch of oregano. Here we go. Oregano flow. Don't waste your time sticking out your chest for no reason. It's the season for the lovely flow. The beat. We're sick enough of stress. Let it go. Let it go. Oregano flow. Don't waste your time sticking out your chest for no reason. It's the season for the lovely flow. The beat. We're sick enough of stress. Let it go. Let it go. Oregano. Gott, zack, ey, die Musik aber hier voll runtergefahren. Jedenfalls ist jetzt, wie spät ist jetzt? 22 Uhr 33 und eine halbe Minute Zeit für einen. Jetzt seht ihr ja nicht mehr, doch, doch. Ja, Kurzinfo. Fritz, Kurzinfo. Unruhen in der türkischen Stadt Istanbul ist es nach dem zweiten Todesfall eines hungerstreikenden Gefangenen zu schweren Zusammenstößen gekommen. Die Polizei ging gewaltsam gegen rund 150 Demonstranten vor. Nach Augenzeugenberichten gab es viele Verletzte. Seit 65 Tagen verweigern hunderte Gefängnisinsassen aus Protest gegen die menschenunwürdigen Haftbedingungen jegliche Nahrung. Fahndungserfolg. Der mutmaßliche Drahtzieher der Bombenanschläge baskischer Separatisten auf Urlauberzentren am spanischen Mittelmeer ist in Frankreich von der Polizei festgenommen worden. Der 37-Jährige soll für die Beschaffung des Sprengstoffs zuständig gewesen sein. Nahostdialog. Palästinenserpräsident Arafat ist heute im Gazastreifen mit dem neuen israelischen Außenminister Levy zusammengetroffen. Beide äußerten sich anschließend zufrieden. Todesfall. Die Rocksängerin Tamara Danz ist in Berlin im Alter von 43 Jahren an Krebs gestorben. Tamara Danz gehörte zu den Gründungsmitgliedern von Silly im Jahr 1978. Im März dieses Jahres erschien mit Paradies ihr letztes Album. Olympia Atlanta 96. Die deutsche Susanne Kiermaier hat die Silbermedaille im Wurftaubenschießen gewonnen. In der Disziplin Doppeltrap war nur die US-Amerikanerin Kim Rhode besser. Olympiasieger im Schießen mit der freien Pistole wurde der Russe Boris Korkoriev. Im Judo-Halbmittelgewicht der Frauen siegte die Japanerin Yuko Emeto. In derselben Gewichtsklasse der Männer holte der Franzose Djamel Bourrat die Goldmedaille. Hier kämpft der deutsche Stefan Dott um Bronze. Erstes Gold für Armenien gab es im griechisch-römischen Ringen bis 52 Kilogramm durch Armen Nazarian. Die deutschen Degenfechter unterlagen im Kampf um Bronze den Franzosen. Der Potsdamer Schwimmer Jörg Hoffmann hat den Endlauf über 400 Meter Freistil erreicht. Auch die deutsche 4x100 Meter Freistil-Staffel der Männer hat Medaillenchancen. Ins Finale über 100 Meter Rücken kam Ralf Braun aus Berlin. Wetter. Nachts Schauer und Gewitter 17 bis 13 Grad, morgen weitere Schauer und Gewitter nur noch 20 bis 24 Grad. Verkehr. A15 Forst Richtung Vetschau zwischen Rogosen und Cottbus Süd Vollsperrung wegen Bergungsarbeiten. Bitte Vorsicht bei der Annäherung. Und Stadtverkehr Berlin A111, B111. Der Streckenabschnitt zwischen Kurt Schumacher und Weidmannslusterdamm ist von 21 Uhr bis 5 Uhr früh gesperrt. Ab 0 Uhr erfolgt die Vollsperrung bis zur Schulzendorfer Straße. Von 23 Uhr bis 3 Uhr ist der Bereich Scharnwehrstraße, Antonienstraße ebenfalls nicht befahrbar. Grund sind Wartungsarbeiten. Oh, super. Nur, dass deine Mimik, Gestik hat zum Schluss doch nachgelassen. Die war ein bisschen zu soft. Ja, ne? Am Anfang hast du voll mit dem Arm schick Zeichen gegeben. Dass ich immer wusste, zack, jetzt kommt was anderes, zum Beispiel Olympia. Ja, nächste Stunde, okay. Und hast du eine Vorstellung, wie lange du gebraucht hast, um die Nachrichten vorzulesen? Darf ich gucken? 2,5 Minuten. Ist es gut oder ist es schlecht? Das ist viel. Ist viel, ist Gold aber oder ist Bronze? Ist Gold, das kommt durch Olympia, wa? Ja. Dadurch dauert es alles länger. Genau. Da waren aber interessante Sachen, die du da erzählt hast, du. Hut ab. Ja? Ja, danke. Das freut mich, dass dir gefallen hat. Mit Fritz ins Freie. Zum Potsdamer Kino Open Air Sommer. Im Lindenpark und im Waschhaus. Zwischen dem 28. Juni und dem 31. August. 30 tolle Filme, Klassiker und aktuelle Streifen. Von der Rocky Horror Picture Show bis Apollo 13, von Pulp Fiction bis Männerpension. Plus zwei Wunschfilme, die ihr beim Fritz Voting am 27. Juli in der wilden Welt auswählen könnt. Der Potsdamer Kino Open Air Sommer. Where is it? Im Lindenpark und im Waschhaus. An 30 Abenden zwischen dem 28. Juni und dem 31. August. Wann, was, wo läuft, erfahrt ihr in den Fritz-Clips bei euch im Radio oder im Internet. www.inx.de/Lindenpark. Denn merke, wenn Kinosommer in Potsdam, unter freiem Himmel, Open Air und draußen, dann Fritz. Und jetzt kommt, Kinder, jetzt kommt nochmal ein total schicker, ist das jetzt eigentlich ein Trailer oder was? Auf, klasse, oder? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja. Sweet. Yes, I'm cooking for my son. I'm gay mom, isn't it? I don't give a flying fuck about dass du noch nachgekommen bist, Johnny. Ja, genau. Nach schönen Amerika. Das müsste jetzt eigentlich der Hubschrauber mit Jürgen sein. Ach man, Jürgen, echt. So ein Schwein kann echt nur der haben. Aber die Miami Baywatch ist ja auch echt nicht schlecht, ne? Klasse. Du musst dir mal vorstellen, die haben 2 Tage nach dem im Meer gesucht. Nein. Ja. Ja, find mal so einen kleinen Menschen in so einem großen Meer. Dann ist es nicht so lange. Ja. Der dürfte jetzt hier auch richtig berühmt sein. 2 Tage wurde hier über nichts anderes berichtet, als über die Suche nach Kuttner. Das ist doch schön, klein zu sein. Ja. Hallo. Das hilft hallo. Auch echt. Ja. Hallo. Hallo. Ah. Hallo. Guck mal, da ist er ja. Hi. Hallo. Tach. Na? Na? Guck mal, wer hier ist. Tach. Ja, wer ist Wir denn wollen das? Ihn mal Johnny nennen. Tach, Johnny. Ach, Stimme verstellt. Johnny, du siehst aus wie ein Kinderschänder bei Focus TV. Ja, ich weiß. Alles klar bei dir, Jürgen? Bei mir ist alles klar. Ich meine, die 2 Tage im Meer müssen doch ganz schön anstrengend gewesen sein, oder? Naja. Ich hatte bloß immer das Gefühl, ich muss gute Laune haben und zack, ist sie gleich im Keller gefallen. Hab total mufflige, schlechte Laune gehabt. Ist eher eigentlich eher so ein Armutszeugnis, ne? Ja. Ja. Ja, machen wir nun. Abenteuerurlaub. Ja, wollen wir das mal machen? Oh ja. Oh gut. Ja. Machen wir. Und wo? Irgendwo nach Amerika. Schon wieder? Wo könnte man noch so hinfahren? Na, eigentlich müssen wir erst nach Amerika oder erst nach Russland und dann Amerika. Nee, oder sowas. Irgendwo, wo es so richtig schockt. Ja, so. Griechenland. Ey, es war eine tolle Stadt, das ist Görlitz. Ich war neulich in Görlitz. Nee. Spanien, Portugal. Was wollen wir denn überhaupt für Abenteuer erleben? Ich war neulich im Hanfusen. Birnenjagd, Tiefseetauchen. Das war die Frage. Was wir für Abenteuer erleben wollen. Ach so, ja. Jetzt habe ich aber einen Durst. Ach, hast ja lange nichts getrunken, stimmt. Kannst du gerne ein Bier trinken, aber. Ach, eine Hitze. Aber? Ach, egal. Mensch, was machen wir denn für ein Abenteuer? Computer soll endlich mit K geschrieben werden. Was? Also wäre praktisch nur ein deutsch- oder englischsprachiges Land angesagt. Wegen Jürgens Sprachkenntnissen heißt es. Ja. Ja, stimmt. Jürgen, mir fällt was ein. Ich habe hier einen Sprachkurs für dich dabei. Willst du mal hören? Ah, gut. Gut, wa? Warte mal, mach mal an. Schön. Walkman hier. Zack. Hello, how goes? Must. Why this shit weather? But what else? Find I do. At loveliest I would outwandern in the south, at the beach line, and me the sun on the bum shine letten. That wear what, and not more working musten. Next summer I make holidays on Mallorca. I have there a little dacha meeted. horny. And how much costs it? 2,000 mark for 2 weeks. That goes so. Last year was I in Turkey and have pushed up 3,000 for 2 weeks. The beach was full upfall and I have become only mist to eaten. And then all these outlanders there, like in Crossburg. Yes, at whom is it at the best I say ever? There have you right. Greet your wife from me. Makes good. Do so. I wish you would. Manchmal bin ich ja doch fasziniert, dass ich unter eine Sendung, die unter meiner Regie steht, dass ich da immer verscheißert werde. Wer jetzt zum Beispiel weiß, was Pocket Lamp bedeutet, der muss an Johnny schreiben und kann dann von dem ein T-Shirt gewinnen. Girls are all the same. They play that gimme game. They say they gotta have a blue dress. Girls are all the same. They play that gimme game. Hey, they gotta have a blue dress. When they are on the tube, it's pink instead of blue. Kinder, habt ihr eine Ahnung, was das für Musik ist? Wer ist Kena, wa? Muss man auf die Gitarre hören. Der da vorne singt, ist Curtis Knight. Und der da hinten alle Instrumente außer Schlagzeug spielt, ist Jimmy himself. Frühe Aufnahmen, die jetzt bei SPV rausgekommen sind. Also 6er-Pack. 6 CDs soll es werden, 2 sind bereits da. Get That Feeling und wie heißt die andere? Weiß ich auch nicht, wie die andere heißt. Auf jeden Fall schicke Sessions 66, 65, 67. Jimmy Jans am Anfang und schon großartig. Liebe junge Schnitten, ich bin alle Backstreet Boys und I love you, we love you. Might be a record, huh? When they want something, they're sure to sweeten. You better look out, mom and pop. Girls are all the same. They play that kind of game. They say they gotta have a new dress. Girls are all the same. They play that. An der Stelle sagen, das ist eine gewaltige Herausforderung und ich weiß, dass nur wahrscheinlich ganz, ganz, ganz wenige Moderatoren in deutschen Radiostationen vorhanden sind, die sich trauen, das Thema, das ich an der Stelle gerne als heißes Eisen apostrophieren möchte, mit bloßen Händen anzufassen. Das Thema heißt nicht Stefan Schwarz, wie jetzt einige denken könnten, sondern das Thema lautet Mut. Tag, Stefan. Schönen guten Abend. Du bist ja, wie viele bereits wissen, ein Experte. Und du bist auch ein Experte, was dieses hochkomplexe Thema, von dem als Thema zu reden, eigentlich eine Untertreibung ist. Es handelt sich wahrlich um ein weites Feld, das wir hier gemeinsam wieder beackern werden, von dem du dann nimmt er sich echt die Frechheit raus und gähnt hier bei meinem, das ist das Anfangssalbadern, Stefan. Das gehört dazu, das ist einfach der Versuch, dem Ganzen Würde zu verleihen. Du kannst dir vorstellen, dass es extrem schwer ist, in dem Gespräch, an dem du teilnimmst, dem eine würdevolle Ausstrahlung zu geben. Vielleicht wird sich dann machen wir es heute ohne Würde und stellst dich jetzt bitte selber vor. Guten Tag, ich bin Stefan Schwarz, ich bin 1,42 Meter groß, wiege 98 Kilo. Ich bin nicht Stefan Schwarz, sondern ich bin Helmut Schwarz. Ah, ja. Und ich... Du bist auch in der Mutforschung tätig? Ja, ich traue mich einiges, kann man mit gutem Gewissen behaupten. Ich bin auch vor kurzem betraut worden, aber eigentlich bin ich Mutonkel beim Guts-Muts-Institut in Mutlangen. Ja? Das ist ein Institut, in dem eigentlich überwiegend Frauen arbeiten. Also ich bin Mutonkel, überwiegend Frauen, Mutanten. Ja. Arbeiten dort und beschäftigen uns dort eben, wie der Name auch schon sagt, mit Mut, ja. Mit Mutweisen. Und du Mutweisen. Bist aber auch geschlechtsspezifisch dann auch Abteilungsleiter sofort als Abteilungsleiter eingesetzt worden. Es gibt in diesem nicht hierarchisch organisierten Institut keine Abteilung. Ja. Und das hat auch etwas mit Mut zu tun. Ja. Dass wir den Mut haben, uns zu. Aber man kann dich doch als Primus inter pares bezeichnen. Man kann mich als Ersten und Dergleichen bezeichnen, vor allem diejenigen, die das Lateinische nicht mächtig sind. Ja, womit beschäftigt sich das Institut? Das Institut beschäftigt sich mit Mut, ich sagte es schon. Ah, und ja. Offensichtlich hat der Moderator hier nicht aufgepasst, aber das ist nicht ungewöhnlich in deutschen Radioanstalten. In die Zeitung seid ihr aber, glaube ich, durch eure alljährlichen Missmutwahlen. Nein, wir sind nicht in die Zeitung gekommen durch unsere Missmutwahlen, sondern wir beschäftigen uns auf einem ziemlich abstrakten, ich möchte es fast philosophischen Feld nennen, auf einem philosophischen Feld mit Mut, mit dem Verhältnis von Mut und Alltag. Wo gibt es Möglichkeiten im Alltag für den Einzelnen, Mutlosen, mutig zu sein? Wo kann er sie wahrnehmen oder wo hat er sie schon wahrgenommen und weiß es einfach nicht? Ja, ich habe ja schon angedeutet, dass Mut ein sehr komplexes Feld ist. Wir wollen uns vielleicht mal versuchen, halbwegs systematisch heute dem Thema zu nähern. Also nicht diesen historischen Ansatz, den wir ja eigentlich sonst stärker pflegen, zu verfolgen, sondern eben heute systematisch ranzugehen. Mut ist ja in erster Linie ein philosophisch existenziell gnosiologisches Problem. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Das Beste, dass es richtig ist. Ja, aber ich wollte es nochmal unterstützen, weil es klang doch ein kleiner Zweifel in der Stimme mit. Das ist richtig, dass das richtig ist, wenn ich dich das jetzt mal unterstützen darf. Das ist an Richtigkeit nicht mehr zu überbieten, möchte ich auch richtig, in dieser Stelle richtig sagen. Richtig. Ja? Sick. Ja, aber wenn das jetzt eine Überleitung sein sollte, dann möchte ich doch dem antworten, dass das nicht nur richtig ist, sondern dass Mut etwas ist, was jedem Menschen von Natur aus eignet. Es ist sozusagen ein essentieller Bestandteil jedes Menschenwesens, das auf der Erde lebt. Man ist von vornherein mutig. Man ist von vornherein mutig. Aber auch oft will mir doch scheinen in einer sehr, sehr unreflektierten Art und Weise. Das Problem besteht darin, dass Mutmöglichkeiten, Mutpotenzen, wie wir sie nennen, nicht erkannt werden von Menschen. Also ich will ein kleines Beispiel nennen. Der morgendliche Gang ins Badezimmer, eigentlich nichts, möchte man meinen. Ja. Also nichts, was sonderlich viel Mut bräuchte. Ja, wir folgen jetzt hier diesem alltäglichen, unreflektierten Bewusstsein. Man latscht morgens so ins Bad, muffig, schläfrig ins Badezimmer und reißt die Badezimmertür auf. Ja. Das macht man, ohne weiter darüber nachzudenken. Mhm. Tatsächlich, und für fantasiebegabte Menschen wie auch Phobiker zum Beispiel, wäre es ja möglich, dass sich hinter dieser Wade... Für kritische Geister, die so alltäglich erscheinende Situationen, für Querdenker. Ja, für mutsensible Menschen. Mutsensible Menschen ist es natürlich ohne weiteres möglich, dass sich hinter dieser... so eine Situation hinterfragen. Ja, dass sich hinter dieser Badezimmertür nicht das Badezimmer befindet, oder das Badezimmer schon, aber nicht das Badezimmer mit der Badewanne und der Seife und dem Handtuch, sondern ein Badezimmer voller Monstren, die mit Kettensägen schwingen und es auch ganz offensichtlich Flammenwerfern, glühende Zangen, schweren Maschinengewehren, die es offensichtlich darauf abgesehen haben, denjenigen, der dort ungefragt ins Badezimmer eintreten möchte, zu zerhacken, zersägen und ihn irgendwie zum Beispiel auch mit außerordentlich schweren Maschinengewehren heimzusuchen, möchte ich jetzt mal sagen, heimzusuchen, weil ich möchte es nicht nennen, was dann passiert, weil man ein Maschinengewehr... Wirklich, ich würde also den Zuhörern einfach nochmal verdeutlichen, weil die jetzt vielleicht davon ausgehen, dass hier einfach Unsinn dahingeschwärzt wird. Es ist wirklich eine erkenntnisphilosophisch hochinteressante Frage. Ja. Was gibt uns die Gewehr, dass hinter der noch zu öffnenden Badtür nicht terroristische Monster mit Kettensägen, Flammenwerfern und glühenden Zangen stehen? Nichts. Die Zukunft ist offen und wir können nicht wissen, bloß aus der Tatsache, dass es in den vorangegangenen Zehntausenden von Tagen möglich war, ins Badezimmer zu gehen, ohne dass dahinter Kettensägen und schwingen. Ohne ermordet zu werden, ohne gefoltert zu werden. Das ist kein Gewehr dafür, dass es immer so sein wird. Ja. Die Geschichte bietet Beispiele, in denen es öfters mal nicht so war, wie man dachte. Ja. Also ein Anlass mehr, beim morgendlichen Gang ins Badezimmer gewärtig zu sein. Ja. Jetzt könnte ich mit einer Kettensäge heimgesucht werden. Mit diesem Wissen gewissermaßen als selbstbewusst mutiger den Alltag zu meistern. Und, ja? Und als nicht bewusstlos unreflektierter, der einfach durch die Wohnung trampelt. Insofern hat auch die schwächlichste Kreatur, die morgens die Badezimmertür öffnet, einen Akt quasi übermenschlichen, heldenhaften Mutes bewiesen und könnte sich sozusagen vor dem Badezimmerspiegel schon selber auf die Schulter klopfen. Ja. Im Grunde eine Sicht, die auch, sagen wir mal, die Wertigkeit der Menschheit oder den Blick auf die Menschheit verändert. Wer sich dessen bewusst ist, sieht sich umgeben von großartigen, nahezu legendären, heroischen Gestalten. Ja, ja? Es ist selbst ja in der Gestalt der Freundin von Stefan Schwarz zum Beispiel. Die einigen Mut erfordert. Aber wir sind ein wenig vom Thema abgeschwiffen. Erfordert oder hat? Erfordert. Ich frage nochmal nach, weil sie ja möglicherweise zuhört. Achso, nein. Ich kann ganz offen sprechen, sie hört nicht zu. Ja. Und ich möchte es auch noch an einem anderen Beispiel exemplifizieren. Ja, Bart wollte mir jetzt vielleicht zu profan erscheinen. Ja, es gibt alltäglich Verrichtungen mit einem hohen Gefahrenpotenzial, wo Mut erforderlich ist und wo man wiederum des Mutes nicht gewärtig wird, den man dort aufbringt. Das Öffnen einer vakuumversiegelten Kaffeepackung zum Beispiel. Ja, man muss sich die Grundsituation vorstellen. Da steht so eine Kaffeepackung auf dem Tisch, in ihr außer Kaffee leere, saugende, gierende Leere. Saugende, nahezu zähnefletschende Leere. Ja? Die sich längst am Kaffeepulver, was dort drin ist, nicht mehr laben kann, sondern die nach mehr giert. Das ist ja eine Eigenschaft der Leere. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, man reißt die Kaffeetüte auf, man hört da diese einsaugende Geräusch. Diesmal bei diesem einsaugenden Geräusch von der Gier der Kaffeepackung. Ja, diesmal hat es nur die Luft erwischt. Ja. Diesmal ist es nur die Luft gewesen. Ja, aber was gibt uns die Gewähr, dass es nicht beim nächsten Mal der Kaffeepackung öffne ne selber ist, der in die Kaffeepackung gesaugt wird. Ja, und dann offensichtlich zwar Kaffee hat, aber ihn nicht genießen kann in der ansprechenden Form. Ja, also da hat dann eher der Koffein. Ja, der Kaffee hat ihn. Ja, also Koffein. Koffein heißt ja es nicht umsonst so und es ist gut. Das ist sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt also diesen philosophischen Ansatz sehr deutlich darstellen können und auch beispielsmäßig unterfüttert. Mutpotenzen in der Wirklichkeit war das Stichwort. Hier sind sie an zwei Beispielen einmal erläutert worden. Das ist jetzt im Grunde der Bereich Grundlagenforschung deines Gutsmutsinstituts in Erlangen. Ja? Mut als philosophisches Problem. In Mutlangen. Man sollte Mut erlangen, aber wir befinden uns in Mutlangen. Ja. So weit langt der Mut noch. Mut ist ja aber auch ein hochinteressantes zeitgenössisches, zeithistorisch, zeitgeschichtliches Phänomen, mit dem ihr euch im Auftrag der Bunde... Ein biografisches Problem. Mit dem ihr euch jetzt aber auch im Auftrag der Bundesregierung beschäftigt. Ja. Da werden, glaube ich, der Großteil der euch zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel werden dafür aufgewandt. Das ist ein Teil unserer Daseinsberechtigung, deswegen werden wir finanziell unterstützt. Unsere Aufgabe als Gutsmutsinstitut ist es natürlich, Mutweisen, Mutmöglichkeiten in politischen Biografien aufzufinden. Ja, man muss ja mal sagen, Schirmherr ist Helmut Kohl. Der Name sagt es schon. Und Helmut Kohl hat es sich zur Aufgabe gemacht, ausgewählten Ostdeutschen, die sich verdient gemacht haben um die Wiedervereinigung, um das Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten? Oder? Das Zusammenwachsen des deutschen Staates? Das Zusammenwachsen des deutschen Staates. Ich hoffe, dass es jetzt kein Aussetzer war, der mich meine weitere Karriere kosten wird. Unsere Aufgabe ist es jedenfalls, bei Wirtschaftskapitänen in Ostdeutschland, aber auch bei führenden Politikern Mutbiografien anzufertigen und und aufgrund dieser Mutbiografien diesen ostdeutschen Politikern und Wirtschaftsführungsleuten ihnen erstmal historische Legitimität für die Aufgabe, eine derer sich jetzt eine Mutlegitimität Es ist eine, wie fast jeder weiß, sind die allerwenigsten Politiker und Wirtschaftsführungskräfte in Ostdeutschland auf krasse Weise mutig gewesen. Ja, also bis auf diesen ins Badezimmer kaffeeverpackten, vakuumverpackten Kaffee. Den Alltagsmut lassen wir mal beiseite. Ja, man muss davon ausgehen, die haben natürlich eine Option auf Mut. Ja, wenn man sie fragt, sie werden natürlich unumwunden zu jedem können und zugeben, dass sie mutig waren. Sie haben ein Grundgefühl von Mut. Sie haben ein Grundgefühl von Mut, das ihnen sagt, ich bin wahrscheinlich, also mich trügt mein Gefühl nicht, wenn mich deucht. Ich muss verflucht mutig gewesen sein damals. Ich muss doch mutig gewesen sein, sagt sich der eine oder andere. Mut gegrenzt haben bei mir, sagen und sich hier, viele auch. Und hier kommen wir und hier forschen dann, wir. Dann aber eben eine Leerstelle, ne? Ja. Dann, wenn man dann aber eben. Konkret können Sie es nicht sagen. Sie können konkret nicht sagen, wo Sie mutig gewesen sind. Und hier ist eben unsere Aufgabe als Mutforscher herbeizugehen und in der Biografie nachzuforschen, wo sind diese Persönlichkeiten in der DDR unter den Bedingungen eines repressiven Staats mutig gewesen? Wo haben sie Mut bewiesen? Ja. Und wenn sie Mut bewiesen haben, und in den allermeisten Fällen werden wir fündig, also es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir nicht fündig werden, wenn sie mutig waren, werden sie von der Bundesregierung alljährlich am Muttag, am Ostdeutschen Muttag mit dem Batzen ausgezeichnet. Das Banner. Grammatikalischen Katastrophen. Ich habe eine kleine Schwäche mit der Grammatik. Ja. Das Batzen ist das Banner außerordentlichen Zonenmutes. Ja. Und ich selber habe mitgewirkt bei der Erstellung eines Katalogs totalitärer Grundmut-Subkonstellationen. Das muss man ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Manch einer will es vielleicht auch mitschreiben. Grundmut-Subkonstellationen in totalitären Regimes. Ja. Ein Katalog, den ich erarbeitet habe mit anderen Kollegen. Ja. Und der beinhaltet etliche hundert Positionen. Ja, und 600. Grundmut-Subkonstellationen beschreibt eigentlich. Ungefähr, ganz grob geschätzt, 641. Ja, wird doch ständig erweitert. Grundmut-Subkonstellationen haben wir bis jetzt gefunden, die wir abhaken können, wenn es darum geht, zu beweisen, dass ein Ostdeutscher unter den Bedingungen eines repressiven Systems mutig war, Mut bewiesen hat. Ich will sie einmal nennen, oder ich will zwei Beispiele, würde mich an der Stelle interessieren. Würde unsere Zeit überfordern, jetzt alle 641 Positionen aufzuzählen. Ich könnte sie ganz schnell aufzählen, aber ich will es nicht. Ich will es ganz langsam machen und da reicht die Zeit nur für drei. Sind ja auch jüngere Hörer dabei, die können ja so schnell dann noch nicht hören. Oft. Und zählen. Ja. Und es reicht nur für drei. Drei will ich nennen. Einmal liederliches Soli-Markenkleben. Also wir haben im Grunde ein Paradefeld für Zonenmut. Wir hatten in Sachsen-Anhalt einen Politiker von ganz außerordentlicher Feigheit und einem ins Mark übergegangenen Opportunismus, einen Ja-Sager reinsten Wassers, eine hohe Aufgabe für das Mutinstitut herauszufinden. Eine wirkliche Herausforderung. Ob dieser Mensch in seinem Leben jemals mutig gewesen sein könnte. Wir waren skeptisch, wir haben uns an die Arbeit gemacht und wir haben herausgefunden, er war Kassierer und hat Soli-Marken geklebt in der Deutschen Demokratischen Republik. Und wir haben zwei Soli-Marken gefunden, die nicht ganz ordentlich eingeklebt waren, sondern wo der zackige Rand etwas in das gestrichelte, in das Nebenfeld überragte. Und das scheint mir ein außerordentliches Beispiel für Subversivität. Na, das ist Subversivität nicht nur, sondern wir haben es erstmal, wir haben gesagt, das scheint uns keck zu sein und wir haben dann nachgefragt, tatsächlich war es nicht ganz einfach, Solimagen so liederlich zu kleben, wie sie dort aufgefunden waren, und zwar verwegen. Also wir haben im Gespräch mit den Betroffenen stellt sich heraus, es handelt sich nicht nur um Keckheit, nicht nur um Verwegenheit, sondern tatsächlich um Mut. Um Mut. Wir haben ihn nochmal nachgefragt. Wie vom Betroffenen selbst auch eingeräumt wurde. Ja, ja. Dann im Nachhinein so in der Anamnese des Mutes sagt er tatsächlich, ja, er hätte sich damals Gedanken gemacht, wie er diese Solimagen einkleben kann, um den Herrschenden eins auszuwischen, ihnen sozusagen eine zu kleben. Ja. Und in dieser Metapher sozusagen hat er sich dann verwirklicht und hat tatsächlich zwei Solimarken auf ganz verrückte Art und Weise ein bisschen über den Rand rüber geklebt. Also eine kühne Geste. Eine kühne Geste, und die ist honoriert worden mit dem Banner außerordentlichen Zonenmutes. Ja, toll, welche verliehen. Welche Facetten so ein auf den ersten Blick doch als feige und opportunistisch scheinendes Verhalten entwickeln kann, wenn man denn nur etwas genauer nachschaut. Anderer Fall. Vita, ihre Aufgabe. Ein anderer Aufgabe Fall aus Mecklenburg-Vorpommern, ebenfalls ein Politiker, ein Politiker, der sogar im Kabinett dort zu Hause ist und dort hineingewählt wurde. Besonders Kabinetterpolitiker. Ein Kabinetterpolitiker und auch eine schwächliche Kreatur, wie mir scheinen wollte. Ja. Und bei ihm auch nicht ganz leicht, Mutproben zu finden. Ein feiger Sack. Ja, also niemand, mit dem man nachts durch den dunklen Wald gehen würde. Ja. Wir haben auch eine Mutprobe gefunden bei ihm. Tatsächlich hat er bei einer Abstimmung in Güstrow, als es um den Ausschluss eines FDJlers ging, hat er ungefähr mit einer Verzögerung von 3-4 Zehntelsekunden den Arm gehoben. Oh. Aber dazu nennen ja dann aber doch Nerven wie Drahtseil. Ja, es war eine hundertprozentige. Wer jetzt die Verhältnisse in der DDR kennt, eine hundertprozentige Abstimmung, die sozusagen für die Herrschenden damals schon gebonkt waren. Ja. Und dann kam es zu dieser Abstimmungsverzögerung durch ihn. 3-4 Zehntelsekunden später ging seine Hand geradezu im Zeitlupentempo nach oben. Und das hatte wirklich Folgen. Natürlich, der FDJler wurde ausgeschlossen. Der erste Sekretär der Kreisleitung der FDJ erlitt aufgrund dieser Verzögerung, die Schweißperlen standen auf seiner Stirn, dann doch einen Herzanfall, von dem er sich erst 10-12 Minuten später wieder erholt hatte. Oh. Ja. Dann als drittes Beispiel haben wir noch ganz allgemein eine Mutprobe in repressiven Systemen, die ich jetzt einfach mal so ausstreuen möchte für jeden, der irgendwie mal mutig gewesen sein will. Mhm. Hier jetzt mal für mich als Offerte an die Radiohörer. Jeder hat bestimmt schon einmal die Monatskarte nicht gezeigt. Die Monatskarte. Ja, beim Betreten des Busses, beim Betreten der U-Bahn-Station, beim Betreten der Straßenbahn. Nicht gezeigt. Die Monatskarte nicht gezeigt. Und niemand kann heute guten Gewissens behaupten, ob es Vergesslichkeit war oder unbewusster Widerstand. Das kann heute niemand mehr sagen. Ich tendiere immer zum unbewussten Widerstand, denn man muss sich vorstellen, das Nichtzeigen der Monatskarte hinterlässt in der Staatsmacht ein ohnmächtiges Gefühl von Ungewissheit. Handelt es sich jetzt um einen Schwarzfahrer? Und nun muss man sich vorstellen, Kontrolleure, die hinzuspringen wollen oder wollten, immer in der Gefahr, genasweiß zu werden. Ja. Denn da zückt er seine Monatskarte. Ja. Und alles umsonst. Ja. Also, das wurde der dann doch der an einer der Grundfesten. Ja. Dieses verhohlene Piepelung der Staatsmacht sowieso und dann natürlich eine quälende Ungewissheit bei den Herrschern. Ja. Das sind die Beispiele aus unserem gegenwärtigen Wirken, die ich hier genannt habe. Stefan Schwarz, dann ist jetzt schon fast an der Zeit, dir zu danken für dein durchaus mutiges Erscheinen hier in der Sendung. Wir können uns vielleicht verabschieden, vielleicht noch die eine oder andere Spruchweisheit dem feigen Hörer auf den Weg gestreut. Ja, ich habe gerade erwähnt, ich bin geraume Zeit in Mecklenburg unterwegs gewesen. Dort gibt es Mutsprüche, die dem Mutigen auf den Weg gegeben werden. Wat Mut, dat Mut. Ja, ich bin jetzt eine Weile bei Schiller unterwegs gewesen und da gibt es den schönen Spruch. Wie lautet der Spruch? Der Spruch von Schiller lautet: Mut hat selbst der Mameluck. Mut hat selbst der lahme Muck. Und Übermut tut selten gut. Aber. Und Hartmut schändet nicht. Hallo nach Deutschland. Na Kinder, Thema ist jetzt klar, oder? Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Aber jetzt die Mut ihren ran an ihr Rät, du. Seid ihr schon aufgeregt? Ey, ich stehe hier voll unter Strom. Ich muss jetzt die Musik ausspielen, um mich wieder ein bisschen runter zu tunen. Noch 2 Minuten. Oh. Völlig gespannt, dass ich denke, dass ich vielleicht die Musik doch nicht ausspiele. Mal sehen. Wise Guys mit einer Platte, die da Executive Suite heißt. Und die insgesamt, wenn ich mich hier amerikanischer Zunge befleißen darf, irgendwie voll cool und ziemlich lazy ist. Wise Guys. Jetzt müssen wir mal ran. Jetzt muss hier los telefoniert werden. Wenn wir nicht mal trauen. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Oh, nee. Zack, schon mal weg. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Na Kinder, sag mal, ey, was ist denn mal diese Ansprechverzögerung? Wie alt bist denn du? Du bist doch noch in einem Alter, wo man eigentlich relativ fix reagieren sollte. Bitte? Ich habe jetzt das Radio an, ich muss ein bisschen leiser machen. Was los? Könntest du deinen geistigen Zustand mal jetzt kurz beschreiben, kopfmäßig? Mein geistigen Zustand? Ja. Was soll ich da sagen? Ich fühle mich eigentlich gut, dass ich erstmal durchgekommen bin hier, wa? Weil, bin ich ja nicht gewöhnt, sonst war immer Vorsprecher, war bei der Frau, die es mal moderiert hat hier, war. Die was moderiert hat? Na hier, die Blue Moon. Welche Frau? Ja, ihr Name. Welchen Blue Moon? Wann war denn das? Wann war da? Freitag, oder? Hast du eine Vorstellung, dass du jetzt hier auf Sendung bist? Habe ich eine Vorstellung von. Ja, du hast doch aber Leute bei dir in der Nähe, habe ich ja mitgekriegt, oder? Ja. Ja, geben die dir nicht Hinweise, dass du Quark redest? Nee. Ja, dass man sich ja so zu so einer Sendung nicht verhalten darf? Sondern dass man da versuchen muss, kompetent zu sein, sachlich gleich aufs Thema zu kommen und ich erfahrungsmäßig sofort geradeaus zu sprechen. Und wenn man gefragt wird, wie der eigene geistige Zustand aussieht, dass man dann in hohem Grade selbstkritisch sein muss als Erstes und nicht anfängt mit, ich fühle mal gut, weil ich jetzt hier endlich mal durchgekommen bin und woanders ist eine Frau und dann ist noch eine Vorfrau. Mann, wie alt bist denn du? Ich bin 15. Du bist 15, aber den Eindruck hinterlässt du hier aber auch nachdrücklich. Ja. Und du hinterlässt außerdem ein verheerendes Bild von Leuten, die im Moment gerade 15 sind. Ja, du agierst ja jetzt in dieser Sendung quasi als Sprecher einer Generation. Ja, und die Generation sieht ausgesprochen blass und pickelig aus. Und gedankenarm. Hast du dir das klar gemacht? Ja. Ja? Aber dass du ja jetzt nicht nur als der du bist, für dich selber sprichst, sondern dass du jetzt the voice of a generation quasi bist. Ja? Und weit hinter Generation X. RSZ oder irgendwie, oder einen Umlaut wahrscheinlich. Generation Ö. Oder Ich danke dir erstmal für deinen generationskritischen Beitrag, den ich hier leisten durfte. Tschüss. Willst du mir jetzt abwürgen? Nee. Abwürgen. Rausschmeißen. Tag, wer bist denn du? Jonathan aus Kreuzberg. Tag, Jonathan. Aber du hast ja eine gewisse Nachdenklichkeit gleich erstmal in der Stimme. Ja, das kann man sagen. Ja, nicht so forsch, übermütig, frech und dreist, sondern ein bisschen gedämpft, ein bisschen zurückgenommen, sich selber relativierend. Richtig. Das ist schön. Mit so einem Menschen telefoniere ich ja nur zu gerne. Ja, also ich bin auch mal froh, mal mit dir sprechen zu dürfen. Das freut uns jetzt beide. Ja, sodass wir jetzt eigentlich zwischenmenschliches Glück demonstrieren. Im Radio. Und das ist ja ausgesprochen selten, oder? Richtig. Ja, ist dir jetzt schon mal aufgefallen, dass dass immer glückliche Menschen nur im Radio sind? Und die Anrufer auch so eine debile Glücksausstrahlung haben. Aber dass es jetzt eine wirkliche zwischenmenschliche Kommunikation gibt, ja? Interemotional. Das ist extrem selten. Richtig, könntest du da sagen. Richtig. Und dann würde ich sagen, du hast recht, wenn du jetzt richtig sagst. Gut. So, Jonathan aus Kreuzberg. Ja, was ist denn jetzt hier eigentlich das Thema? Wir haben gerade erst angeschaltet. Oh, sag mal, da habe ich jetzt hier eben ein halbstündiges Expertengespräch mit Stefan Schwarz abgeliefert, das sich nur um dieses Thema drehte, und dann stellst du zu spät ein. Ja, also wir haben jetzt gerade gedacht, na, wir machen mal Fritz an. Wir wollen nämlich morgen nach Langeoog fahren, an die Nordsee. Und immer wenn ihr nach Langeoog an die Nordsee fahrt, dann hört ihr vorher Fritz, um euch gewissermaßen Mut anzuhören. Wir haben noch zwei Plätze frei im Auto und ich dachte, willst du jetzt hier, soll jetzt hier der grobe Eigennutz diese Sendung regieren? Willst du dieses völlig zweckfreie, entspannte Gespräch, was eben erst gerade seinen Anfang nehmen sollten, sofort zerstören, verkrüppeln, noch im Kindesbett quasi? Mann, ich war jetzt fast geneigt, die Sendung nochmal von vorne zu beginnen. Einfach weil du jetzt den Anfang verpasst hast, um dir auch die faire Möglichkeit zu geben, in qualifizierter Art und Weise an der Sendung teilzunehmen. Und jetzt hast du das jetzt verunmöglicht, weil du jetzt Werbung für zwei leere Plätze machen willst, ja? Oder? Naja, ich dachte, ich könnte die Sendung... Für zwei Leute, die jetzt nach Langeoog an der Nordsee fahren wollen. Ja, Langeoog. Langeoog? Das ist die 691-8835. Ja, das will mir aber auch so scheinen, Robert. Das hast du ziemlich genau beschrieben. Ja, vielen Dank für euren Beitrag. 96, Kreuzberg 8, hinterlässt jetzt hier aber auch einen bitteren Geschmack im Munde des Moderators. Kinder, seid ihr bekloppt? Da haben wir jetzt hier gleich drei aufgelegt. Die haben jetzt da wahrscheinlich angerufen. Alle lange Orgfahrer hier. Mit was für Leuten man im Radio zu tun hat, du. Erschreckend. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Und? Hallo? Ja, hallo. Hast du das nicht eben gehört? Was hat denn der eben gesagt? Was du eben gesagt hast? Du nicht? Der hier eben. Von dem Trailer. Ja, eben, ja. Ja, was hat denn der gesagt? Wie bitte? Du hast irgendwas gesagt von Captain Kirk Kuttner. Hab ich nicht gesagt. Das ist eine Frauenstimme. Sag mal, hörst du das nicht? Ja, ich höre das. Welchen Sender hörst du sonst? Welchen Sender hörst du sonst so? Normalerweise, wenn Tag ist? Fritz. Bist du dir ganz sicher? Du klingst mir eher wie ein nachlässiger 100,6-Hörer. Ja, der das einfach so an sich vorbeipeilen lässt, ja nicht genau zuhört. Und wenn man ihn dann mal fragt, was eben war, nicht Rechenschaft abgeben kann. Ey, kurz noch, pass mal auf. Wer bist denn du überhaupt? Okay, pass auf. Wer bist denn du? Wie bitte? Hörst du mich nicht? Sag mir mal deinen Namen. Ich bin Micha. Du bist Micha? Ja. Ja, Micha, aber so kommt man doch ja nicht in die Sendung drin. Völlig unvorbereitet. Und dann, sagen wir mal, nicht mal die letzte halbe Minute zugehört. Jetzt hören wir uns das mal gemeinsam an, bitte. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Soll das eine Männerstimme gewesen sein? Mann, oh Mann. Hallo? Ja? Ich höre dich. Micha, sagen, davon, das finde ich schön, dass du mich hörst. Ja? Dazu ist ja Radio, dazu ist ja Radio auch da. Lass mir gar nicht aussprechen. Nee, dazu ist Radio nicht unbedingt da, den Hörer aussprechen zu lassen. Oh ja, doch, sicher. Wie bitte? Schon, oder? Nee. Nein, meine Sendung ist eine permanente Unterbrechung eigentlich. Wir unterbrechen jetzt das Programm für eine wichtige Durchsage. Und schon ist ja die Leitung unterbrochen, oder? Sag mal was, Micha. Nix, die Leitung ist unterbrochen und ich kann dir ja sagen, wer die Leitung unterbrochen hat, ich. Tja, manchmal berichtet mir nicht ein Übermut so. Tach. Hallo. Oh, ich könnte ja gleich wieder vollfruchtig werden hier. Hallo. Na, sag mal, hallo. Na, das ist doch eine Frechheit, da rufen Menschen hier an und sagen nichts. Hallo, Tach. So, ich sag jetzt aber was. Hallo. Schön. Mein Name ist Arvid. Sag mal, wie bist du denn überhaupt drauf? Hey, du fängst aber gleich voll an. Großartig, das machen ja die allerwenigsten Anrufer. Gleich mit einem Lachen einsteigen? Ich habe gerade gemerkt, dass du in Serie 3 Anrufer rund gemacht hast. Ich meine nicht, dass sie das nicht verdient hätten, aber das nimmt wahrscheinlich allen anderen für den Rest des Abends den Mut, überhaupt bei dir anzurufen und das bei so einem Thema. Ja, wer sich aber da so schnell den Mut nehmen lässt, verstehst du, der sollte doch dann hier nicht anrufen. Ich mache eine Sendung über Mut und jetzt nehmen wir mal an, jetzt rufen lauter Ecke Feiglinge an. Wäre doch unerträglich. Von daher müssen die erstens rund gemacht werden und Unmut hier ausgeschlossen werden. Ja, du musst das Hörerpotenzial erstmal motivieren, überhaupt anzurufen. Nein, ich muss motivieren, dass Leute nicht anrufen. Nicht anrufen? Das ist ganz wichtig, ja. Das verstehe ich. Ja, ach na, das Problem ist, sag mal, dass jetzt Leute anrufen, ist doch ganz einfach. Da sagt man, Kinder, ich sitze hier auf einem Riesenstapel mit meinem fetten Hintern auf einem Riesenstapel T-Shirts, ruft an und ihr gewinnt ins. Und schon rufen die alle an. Ja, das ist ja nicht unproblematisch. Und selbst wenn man nicht mit seinem Hintern auf einem fetten Stapel T-Shirts sitzt, rufen die trotzdem alle an. Das gibt dir ja was zu denken mit den T-Shirts vorhin bei Johnny, ne? Das hat man so richtig gemerkt irgendwie. Ja. Naja, das ist natürlich auch so ein Konkurrenzdenken. Da denke ich, ach, da schafft er sich jetzt so eine Hörerklientel, ja, verwöhnt die, wirft den T-Shirt um T-Shirt in den Rachen, also, ja, und seine Gemeinde wächst und wächst und wächst, während ich natürlich mit meiner knarzigen, holzigen, rundmachenden Art natürlich kaum Sympathien zu erobern verstehe. Hab ich heute ein bisschen das Gefühl, muss ich mal einfach, wo ja, bist du denn in Urlaub eigentlich? Den Eindruck habe ich von mir allerdings auch, dass ich mir hier einige Sympathien verscherze mit dieser Sendung. Oh, oh, oh, oh. Urlaub. Oh, oh. Wie es im Urlaub war? Wo du in Urlaub warst. Ich habe die letzte Sendung nicht gehört. Wo war ich denn jetzt in Urlaub? Sagen wir in Griechenland. Ach ja, das stimmt jetzt bestimmt nicht. Das stimmt bestimmt. Du kannst ja Testfragen stellen. Du kannst ja zum Beispiel fragen, welche Sprache die da sprechen. Dann würde ich wie aus der Pistole antworten, dass sie da Griechisch sprechen und du würdest mir wahrscheinlich sofort glauben, dass ich in Griechenland war. Nee, das hat nämlich irgendwas damit zu tun, wie du drauf bist. Oder nach wem ist der Peloponnes benannt? Wie bitte? Nach wem ist der Peloponnes benannt? Siehst du? Nee. Das wäre eine Frage, die du mir stellen könntest. Hm. Und was würdest du dazu sagen? Pelops. Toll, oder? Das klingt nicht schlecht. Ja, das hat doch voll gesessen. Ah, ja. Als Antwort. Macht mich jetzt sprachlos. Sag mal, du hast mir doch eben deinen Namen verraten. Arvid. Und du, Arvid. Ja. Tach, Arvid. Von wo aus rufst du eigentlich an? Wie von wo aus? Aus dem Wedding. Wenn ihr anruft, kann er nur aus dem Wedding sein, oder wie? Nee, das klang so komisch. Wieso? Woher? Wofür? Ich meine, verstehe ich die Frage nicht. Wieso? Ist das wichtig? Da wirst du gleich misstrauisch, wenn jetzt, sagen wir mal, ganz einfache, geradeaus Fragen gestellt werden? Ach, das war einfach nur so eine Frage. Das war eine einfache, geradeaus Frage, um dich jetzt ordentlich zu... Da war so ein implizierter Pferdefuß irgendwie, als wenn du jetzt gedacht hättest, irgendwie... Weiß ich auch nicht, ja. Du bist aber voll auf der Hut, oder? Sehr, sehr, heute besonders. Ja. Ah, wie der alte Wedding, du. Rufst du von zu Hause an oder aus dem Auto? Ja, von zu Hause. Schön. Weil es ab und zu mal rauscht. Das ist dieses blöde Funkding hier. Sobald ich mal mich nach vorne beuge, was ich ab und zu mal tue, wie ein Eisbär im Zoo, dann spinnt die Antenne. Ach so, wie so Hospitalismus-mäßig? Ein bisschen, voll vernachlässigt und dann sitzt das arme Kind da und wackelt immer vor und zurück? Ganz genau. In seiner grenzenlosen Einsamkeit? Klappt zum Beispiel hervorragend zum Einschlafen. So hin und her wackeln? Ja. Du, hör mal jetzt bitte auf zu wackeln. Das wäre aber auch klasse, dass ein Anrufer mal mitten im Gespräch wegschnarcht. Ui, ja, das stimmt. Das wäre doch mal passiert, privat schon mal passiert, bestimmt. Also mir ist das mal passiert mit einer Frau, die ist einfach eingeschlafen nach einem 4- oder 5-Stunden-Telefonat. Eine Angebetete, die ist einfach weggeknackt und ich habe mir einen Kopf gemacht, weil ich gedacht habe, die ist tot oder so. Oh. Weil die Leitung stand immer noch und irgendwie hörte man sie schwer atmen und die ist einfach weggepennt. Eieiei, oder dass vielleicht auch ein Verbrechen hätte ja geschehen sein können. Na, eben. Ja? Nee, ich habe mal erlebt, aber das war noch voll in meiner Jugendphase, wie jemand mitten mit mir spricht, eingeschlafen und gleichzeitig vom Stuhl, mit dem Stuhl umgefallen ist. Oh Gott. Das ist aber alles, das alles unter der Unserienwirkung von Alkoholeinflüssen. Das bildet aber nicht. Den wir uns ausgesetzt haben. Das war schon. Die absonderlichsten Geschichten. Nee, war schon beeindruckend. Also bis da, gedankenschwer in ein substanzielles Gespräch verwickelt, und dann macht er die Augen zu und fällt kommentarlos um. Worum ging's denn? Um Frauen, sag ich mal. Sagst du mal, so ähnlich wie Griechenland. Ne? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Also ich meine, an Urlaub kann ich mich schon erinnern, aber an den Gesprächsgegenstand nicht mehr. Das weiß ich immer noch nicht, wo du warst. Du hast bestimmt einen Volkshochschulkurs für Mutigsein gemacht und jetzt machst du es aber an. Oder, weißt du, Töpfern in der Toskana. Genau, ambulant entbinden beim Reiten. Ja, oder Uterus atmen. Gut. Ja? Ja. Ey, weißt du, Krieg ist, wie heißt das hier, Menstruationsneid. Ist es wohl, ja. Ja, und um da mein kriegerisches Gemüt zu besänftigen? Mhm. Aber Griechenland wäre doch nicht schlecht, wenn ich in Griechenland gewesen wäre, oder? Ja, das passt irgendwie nicht, weil ich wollte jetzt irgendwas hören, so irgendwas, was, ich weiß auch nicht, was gepasst hätte. Wo wärst denn du gewesen, wenn du im Urlaub... Zu den drei Auftritten gerade gepasst hätte, so irgendwie, weiß ich nicht, Bosnien oder so. Na du, aber das ist doch auch gerade... Sag mal, spinnst du? Also ich meine auch Olympiade, dieser Wettkampf, der Zwang, Erster zu sein... Den anderen beim 100 Meter Laufen ein Bein zu stellen, um dann durch die Zielschnur um die Brust sich wickeln zu können. Das ist doch alles sehr griechisch auch. Und gegenwärtig durch die Olympiade. Ja, aber ist das für dich ein Grund, da hinzufahren? Glaube ich nicht. Was ist jetzt ein Grund, da hinzufahren für mich? Dass das so ist, wäre das für dich ein Grund gewesen, da hinzufahren, dass das ein olympisches Land ist oder das Mutterland der Olympia, des olympischen Gedankens? Nee, deswegen bin ich gar nicht hingefahren. Aber ich bin wiedergekommen und habe festgestellt, dass es so ist. Und dass es mich verändert hat. Hat es? In welche Richtung? Ich bin voll viel aggressiver geworden. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit Leuten balge, dann beiße ich auch einfach manchmal. Ja. Was ich früher nie gemacht hätte. Vorstellen. Kannst du dir gut vorstellen? Bildlich, ja. Ja? Ja, würde ich, also, doch, das war, die letzte Viertelstunde geht so in die Richtung, ja. Ja, insofern ist es praktisch, dass es jetzt nicht mit unmittelbarem Körperkontakt hier diese Auseinandersetzung und Gespräche stattfinden. Ja, das wäre der Hörerschlag. Du würdest einige mit, über und über mit Bisswunden bedeckt vom Ort des Geschehens weghumpeln sehen. Aber worauf willst du eigentlich hinaus mit deinem Mut? Wo wärst das du ja eigentlich? Das ist auch ein Ding, nicht? Sagst du, Mut machst ein tolles Expertengespräch von dem Menschen, der ja heute auch ein bisschen pampig drauf war, oder war das nur der Eindruck? Egal. Der ist grundsätzlich so konstruiert. Das ist immer so eine Art Charakterfehler eigentlich. Aha. Gut, und Haus raus, ja, Mut. Jetzt müsst ihr ja ungefähr wissen, worum es geht, also Mut. Dann mal die Mutigen ran an die Telefon. Naja, aber jetzt machst du eine Sendung klar über Mut und dann rufen lauter Flaschen an. Ist doch nicht schön. Oder? Naja. Ja gut, der Start war nicht so glücklich, das stimmt. Aber worauf willst du denn nun raus? Ob du mutig bist. Das willst du den Hörer fragen, ob er mutig ist. Dich frage ich das jetzt. Arvid, bist du jetzt mutig? Du in deiner Weddinger Einzimmerwohnung mit einem Zweizimmerwohnung mit einem Funktelefon in der Hand. Gibt es da einfach Situationen, die deinen Mut herausfordern? Und wenn so eine Situation ist, lässt du dann deinen Mut herausfordern oder hältst du den versteckt? Nee, die gibt's andauernd. Nur, dass das unterschiedlich funktioniert. Beziehungsweise manchmal gar nicht und manchmal schon. Das fängt an der Supermarktkasse an, wenn man unfreundlich abkassiert wird. Manchmal reagiert man drauf, manchmal nicht. Manchmal erwischt einen das auf dem richtigen Fuß und meistens auf dem falschen. Deshalb ist das so eine Frage, die wie die meisten Fragen in der Richtung ganz schwer zu beantworten ist, weil das nämlich von der Tagesform abhängt. Wobei, sag mal, jetzt fällt mir gerade was völlig unabhängig davon ein, was aber auch interessant ist. Sag mal, unfreundliche Kellner. Ja. Darüber klagt dir der Westler auch immer, ne? Ja, ich glaube, glaub ich, ostspezifisch ist. Also, das ist, glaube ich, doch ein ost-west-spezifisches. Ein Freund von mir ist jetzt seit mehreren Jahren in Hannover und sagt, er war jetzt vor einer Weile in Weimar und hat den ausgesprochenen Unmut und die freche Aufsässigkeit des Kellners genossen. Weil er sagte, weil die im Westen alle immer so freundlich sind. Hat er sich gleich wieder zu Hause gefühlt, als er in Weimar war und vom Kellner geschuhriegelt wurde. Geschuhriegelt, ist das ein schönes Wort. Ja. Ach, ja. Ja, ist das tatsächlich so? Ich bin so wenig im Osten. Ich weiß nicht. Ich dachte, siehste? Das wäre vorbei so langsam. Ja. Na komm mal hoch, fahr mal in den Osten und lass dich mal schön schuhriegeln. Oder wenn es ja nicht anders geht, weißt du, rufst du einfach Dienstagabend hier an, 74 81 110. Oh ja. Ja? Oh ja, und sag, dass ich mich gut fühle, weil ich durchgekommen bin. Ja, und sagst irgendwie sowas und dann... Ja, und dann hast du gleich einen Ostkellner da vor dir, der dich rund macht. Irgendeinen Ostkellner. Armin, was jetzt... Was kann man machen, um sich schwurigeln zu lassen? Einfach nur was fragen, oder wie? Ich weiß auch nicht. Ach, meinst du, dass ich bei mir nur in bestimmten, dass ich dann nur in bestimmten Situationen Schuhriegler bin? Du? Ja. Ja, bestimmt. Aha, sonst eher nicht? Das war jetzt aber nicht auf dich bezogen. Ich meine, was muss man denn machen, um vom Ostkellner geschuhriegelt zu werden? Nicht? Ja, nicht. Man muss zum Beispiel versuchen, eine Bestellung aufzuheben. Zack, ach, ja, nein. Dreister Übermut des Gastes. Was bildet der sich eigentlich ein? Und so. Hm. Ja. Ja. Das reicht schon. Jetzt sind wir aber voll vom Mut weggekommen. Arvid, das ist aber auch ja nicht... Was macht der Mut aus? Was denkst du denn? Arvid? Ja? Ich lasse mir ungerne Fragen stellen, die ich dazu mal antworten muss. Aber das ist jetzt auch günstig. Ich mache, ohne dass ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, feige oder unwissend wirke. Das ist jetzt halb... Ich muss jetzt gleich Nachrichten machen. Oh, Mensch. Mensch, Arvid. 2029, stimmt. Ja, das war aber... Aber also, naja. Es war aber ein schönes Telefonat mit dir erstmal. Liest sich die Sprecherin schon wieder warm? Übt sie schon wieder? Ja. Echt, wirklich? Ja. Oh, vielen Dank, Arvid. Und so. Ja, Arvid. Okay, ich wünsche was. Okay. Tschüss. Ach, Kinder, und ich bin ein Idiot. Ich muss auch noch die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter eigentlich ansagen. Aber das Schöne dabei ist, ich muss die selber ja nicht mehr ansagen, sondern die sagt sich jetzt quasi selber an. Ja, ich meine, ich wollte mich nur mal melden. Das Telefon. Wählen Sie 0331 für Potsdam 721 39 32. 0331 für Potsdam 721 39 32. Go. unüberhörbar. PJ Harvey, gleichfalls unüberhörbar, wird sofort gleich meine Kollegin Kerstin Topp mit den Nachrichten zu sein. Kleingeister werden jetzt einwenden, ja, ist ja schon 5:05, ist ja schon 23.35 Uhr, eigentlich kommen die Nachrichten noch 23.30 Uhr. Ich werde damit in meinem Großmut, werde ich sagen, dadurch sind die natürlich aber noch viel aktueller, wenn die jetzt 5:05 kommen. Jetzt sind jetzt die aktuellsten Nachrichten, die im Moment überhaupt zu hören sind und nicht schon 5 Minuten alt. Info. Unruhen in der türkischen Stadt Istanbul ist es nach dem zweiten Todesfall eines hungerstreikenden Gefangenen zu schweren Zusammenstößen gekommen. Die Polizei ging gewaltsam gegen rund 150 Demonstranten vor. Nach Augenzeugenberichten gab es viele Verletzte. Fahndungserfolg. Der mutmaßliche Drahtzieher der Bombenanschläge baskischer Separatisten auf Urlauberzentren am spanischen Mittelmeer ist in Frankreich von der Polizei festgenommen worden. Der 37-Jährige soll für die Beschaffung des Sprengstoffs zuständig gewesen sein. Nahostdialog. Palästinenserpräsident Arafat soll nach PLO-Angaben eine Botschaft des israelischen Außenministers Levy an Syriens Staatschef Assad überbringen. Darin werden neue Friedensgespräche angeboten. Verschärfung. Das US-Abgeordnetenhaus hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der Sanktionen gegen Unternehmen vorsieht, die in Libyen oder Iran investieren. Vorgesehen sind Strafmaßnahmen gegen Unternehmen, die mehr als 40 Millionen Dollar pro Jahr in die Öl- oder Gasindustrie der beiden Länder investieren. Olympia Atlanta 96. Im olympischen Gewichtheberturnier hat der Chinese Zugang Zahn im Leichtgewicht mit 162,5 Kilogramm einen neuen Weltrekord im Reißen aufgestellt. Die deutsche Susanne Kiermaier gewann die Silbermedaille im Wurftaubenschießen. Gold in der Disziplin Doppeltrapp ging an die US-Amerikanerin Kim Rhode. Olympiasieger im Schießen mit der freien Pistole wurde der Russe Boris Korkojew. Im Judo-Halbmittelgewicht der Frauen siegte die Japanerin Yuko Emeto. In derselben Gewichtsklasse der Männer holte der Franzose Jamel Bourrat die Goldmedaille. Der deutsche Stefan Dott verlor seinen Kampf um Bronze. Gold für Armenien gab es im griechisch-römischen Ringen bis 52 Kilogramm durch Armen Nazarjan. Sieger in der Klasse bis 62 Kilogramm wurde der Pole Wladimir Sawatzki. Das Weltergewicht entschied der Kubaner Filiberto Ascuy für sich. Erikan aus Frankfurt-Oder verlor seinen Kampf um Bronze. Die deutschen Degenfechter unterlagen im Kampf um den dritten Platz den Franzosen. Klingt echt wie wir lesen aus dem internationalen Telefonbuch. Wetter. Nachts Schauer und Gewitter 17 bis 13 Grad. Am Tag weitere Schauer und Gewitter nur noch 20 bis 24 Grad. Verkehr. Brandenburg A9 von Leipzig in Richtung Berlin zwischen Belitz und Autobahndreieck Potsdam. Baustelle aus Richtung Leipzig und in Gegenrichtung steht bis ca. 5 Uhr früh nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Achtung, es kann zum Stau kommen. A15 Forst Richtung Vetschau zwischen Roggosen und Cottbus Süd. Vollsperrung wegen Bergungsarbeiten. Bitte Vorsicht bei der Annäherung. Und Stadtverkehr Berlin A111, B111. Der Streckenabschnitt zwischen Kurt Schumacher und Weidmannslusterdamm ist von 21 Uhr bis 5 Uhr früh gesperrt. Ab 0 Uhr erfolgt die Vollsperrung bis zur Schulz Dorfer Straße. Von 23 Uhr bis 3 Uhr ist der Bereich Scharnwehrstraße, Antonienstraße ebenfalls nicht befahrbar. Grund sind Wartungsarbeiten. Kerstin, vielen Dank für deine Nachrichten. Sehr straight vorgetragen, hochaktuell und entbehrten auch naja Wissen. Goldmedaille, ne? Exotik nicht, Goldmedaille. Wenn Stars auf Fritz, dann jetzt schon wieder einer. Erst die Toten Hosen, dann Lucy Electric, dann Fettes Brot und jetzt kommt Blümchen. Kleiner Satellit. Satelliten können piepen, wie sie wollen. Blümchen Goes Roadshow. Sonntag, 28. Juli, 14 Uhr, das Ende der Einsamkeit. Hansa bekommt Verstärkung. Blümchen wird Co-Moderatorin bei Fritz. Merken, weitersagen, einschalten. Sonntag, 28. Juli von 14 bis 18 Uhr. 4 Stunden lang eure Lieblingshits, eure Lieblingsspiele und eure Lieblingslieblinge. Wenn Blümchen und Ansa im Radio, dann Roadshow auf Fritz. Oh, ist das ungerecht, ey. Wenn Blümchen eine Radiosendung macht, dann will ich ohne Radiosendung machen dürfen. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Oh. Hallo, hier ist, ich bin hier, huhu, ist klar, Sprechfunk, Thema ist Mut. Und jetzt sag ich nochmal zwei Telefonnummern durch, das heißt, lass ich durchsagen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder meine Stimme zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise, wer jetzt also hier kann, anrufen will, wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Ja, die? Vorwahl. 0331 für Potsdam, 74 81 110. So, das sind die Leute, die rufen dann hier ab, also die besonders Mutchen, ja, die jetzt aber auch was zum Thema Mut zu sagen haben. Und dann gibt's ja noch, wie immer, den halbautomatischen Anrufbeantworter. Da kann man, wenn die Leitungen hier voll sind, wie im Moment der Fall ist, hat man eine Ausweichnummer, kann da anrufen und wenn man all seinen Mut zusammenreißt, kann dann eine kurze Mutgeschichte oder eine Mutbemerkung oder eine Mutgespruchweisheit da auf Band reden. Die wird dann aufgezeichnet, eben auf diesem Elektronen Band und zusammengeschnitten und läuft dann am Beginn der nächsten Sendung hier wieder bei mir. Das ist jetzt kompliziert gewesen, ja? Und aber wenn man da anrufen will, dann müsste man die folgende Nummer anrufen. 0331 für Potsdam 721 3932, so schwer ist es nicht, versuch es mal. 0331 für Potsdam 7, 2, 1, 39, 32. Ja, also jetzt alle da anrufen. Da hat man keinen, mit dem man sich unterhalten kann, sondern nur einen halbautomatischen Ansager. Guten Tag, ich bin der halbautomatische. Meldet sich dann da und öffnet alle Regler, die er zur Verfügung hat, und man kann dann da seins auf Band sagen. Und ansonsten kann man aber hier auch direkt anrufen, wie der folgende mutige Mensch das zu trauen sich gewagt hat. Tag, wer bist denn du? Willst du mich? Ja. Ich bin Thomas. Thomas, du bist aber ein bisschen unentschieden, wer du eigentlich bist, oder? Du denn? Vielleicht, wenn du wissen willst, dass du einen Doppelnamen hast und jetzt nicht genau wusstest, welchen du nimmst, oder was? Du gesagt, meinst du mich? Du, ja, ich meine dich. Hm? Was? Ich hab gesagt, meinst du mich? Ja, mich. Ach, jetzt wollte ich mal fragen, ob du schon eine Mondsendung gemacht hast. Eine gute Idee, Thomas, dafür danke ich dir sehr. Das ist schön, dass du mich daran erinnerst. Ich muss noch mal eine Mondsendung machen. Aber Thomas, heute ist ja keine Mondsendung. Von wo aus rufst du an? Klingt ja doch verflucht nach Sachsen. Hm? Ich weiß nicht, was mich da so darauf bringt, dass du möglicherweise aus Sachsen anrufen könntest. Aber ja, irgendwie habe ich es im Urin, möchte ich fast sagen. Könnte schon sein. Ja? Kannst du das mal ein bisschen spezifizieren? Was? Könntest du das vielleicht ein bisschen eingrenzen? Wo da in Sachsen? In der Nähe von Freiberg. In der Nähe von Freiberg? Wie heißt es denn so in der Nähe von Freiberg, die menschlichen Ansiedlungen? Was? Wie denn die menschlichen Ansiedlungen in der Nähe von Freiberg, welchen Namen die so tragen? Wie heißt? Ja. Bertelsdorf. Bertelsdorf. Genau. Bertelsdorf. Wie viele wohnen denn da? 900 ungefähr. 900. Und ist es noch landwirtschaftlich dominiert, Bertelsdorf? Ich meine, klingt ja so, vom Dorf her denkt man ja Dorf. Wird ja nicht eine Stadt sein. Ja. Ist so. ist ein Dorf. Ja. Landwirtschaft. Ja. Wilde Tiere zuhauf. Ja? Ab und an bricht doch mal eine Kuh aus. Was? Ab und an muss doch mal eine Kuh ausbrechen. Nö. Ich wollte dir jetzt gerade, du merkst, ich wollte dir eine Brücke bauen. Das Thema ist ja Mut. Ich wollte jetzt einfach eine alltägliche Bertelsdorfer Situation konstruieren, in der du dich hättest vielleicht möglicherweise als mutig beweisen können. Die brechen ja nicht mehr aus. Die brechen nicht mehr aus. Gibt es andere so Situationen im Bertelsdorfer Alltag, in denen man seinen Mut unter Beweis stellen könnte? Zurzeit schon, wenn man die Straße langfahren will. Wenn man die Straße langfahren will? Genau. Dann muss man in Bertelsdorf allen Mut, den man zur Verfügung hat, aufbringen. Naja, beinahe. Ja, da schließt sich jetzt meinerseits die Frage an, warum denn? Da sind mehr Fahrzeuge stehen als fahren. Wie bitte? Da tun die Fahrzeuge mehr stehen als fahren, vor allem die Baufahrzeuge. Wo fahren die hin? Da tun mehr Fahrzeuge stehen als fahren. Ach so. Warum stehen die denn da? Was? Warum stehen denn die Fahrzeuge in Bertelsdorf? Weil es Baufahrzeuge sind. Ach so, ich dachte, dass der Bertelsdorf jetzt vielleicht mit dem Begriff des Fahrzeuges noch nicht so vertraut ist. Und dass sich jetzt viele Leute zwar ein Auto angeschafft haben, es aber nicht bedienen können. So, dass es jetzt nur als Prestigeobjekt jetzt hier vielleicht, sagen wir, vor dem Grundstück stehen würde. Ist nicht so der Fall. Nee. Sind Baufahrzeuge. Ja. Ja. Aber nun sind ja, haben ja dann stehende Baufahrzeuge jetzt, sagen wir mal, auch nicht so eine hohe Geschwindigkeit, dass sie jetzt auf einen Zugerast kommen können. Ja, das ist das da. Die Dorfstraße ist eine alte Brett. Ja. Ah ja. So dass man sich dann da kühn dran vorbeischlängeln muss. Ja, das ist gestern zum Beispiel auch so dann durchgerast. Ja, und sagen wir mal, alle Geschwindigkeiten über 25 Stundenkilometer erfordern dann schon Schumannsches Fahrgeschick. Ja, noch viel mehr. Noch mehr. Und aber auch Mut, Charakterstärke und Zielsicherheit. Genau. Thomas, dann danke ich dir für deinen Anruf und für den Einblick in die, lass mich sächsische Provinz sagen, ja, den du uns hier gewährt hast. Ja, du hast noch zwei Fragen. Ja. Ja, frag mal. Ja, eigentlich bist du eh ein... Ja, dann frag, Thomas, dann frag einfach nur eine Frage, wenn du nur eine hast. So, also ich wollte mal für die Leute, die mit der Sendung nicht zufrieden sind, wissen, wie die Telefonnummer von der Beschwerde ist. Von der Beschwerde? Hm? Da musst du tagsüber anrufen, 721-165 und dann mit irgendeinem Chef irgendwie verbinden lassen. Hm. Oder gleich Intendant oder Rundfunkrat. Oder Stolpe. Stolpe, naja. Stolpe. Wo stellt man Stolpe selber an? Ja, fang vorher ein bisschen drunter an. Es sieht doch ja zu vermessen aus, wenn man jetzt gleich bei Stolpe anruft und sich über die Sendung beschwert. Hm. Und dann würde ich noch sagen, es erfordert nicht so viel Mut, bei dir anzurufen als bei einer Maschine, wenn man das zum ersten Mal macht. Ach, meinst du doch, dass ich quasi eine Maschine mit menschlichem Antlitz bin? Hm? Ja, Thomas, dann danke ich dir für das Gespräch. Ja? Tschüss erstmal. Ja, war der nur unzufrieden oder nicht? Dabei habe ich mir alle Mühe gegeben. Tag, wer bist denn du? Hallo, hier ist nochmal der Matze. Wieso? Ich dachte, deine Sendung wird ja interessant, aber wie ich so mitgekriegt habe. du kannst mir aber auch Mut machen. So, Matze. Ja. Wie alt bist denn du? Ich bin 17. 17 Jahre, nehme ich mal an. Ja, dachte ich eigentlich auch so. Matze, red mal! Was? Ah! Wo rennst denn du wieder hin? Naja, ich habe hier auch so ein bisschen meine Schäftchen irgendwie. So. Ich kann ja nicht immer jetzt, ja, da gehe ich schon gerne mal raus und vertrete mir draußen ein bisschen die Beine. Und rauche ein. Oder lade den Kollegen von der Technik zu einem kurzen Backgammon-Spiel ein. In der Sendung. So Sachen. Ja, muss man schon mal machen. Ja, klar, ist nicht schlecht. Oder? Findest du nicht? Ja, doch, eigentlich schon. Aber? Aber eigentlich, naja, ich weiß nicht. So. Hast du dir mal vorgestellt, dass wenn du 17 Jahre alt bist, dann bist du ja 6205 Tage alt? Das habe ich mir ja noch nicht ausgerechnet. Sind also 6205 Tage, auf die du zurückschauen kannst. Gibt es denn da Tage, in denen du besonders mutig warst? Aber doch, gab es etliche, sogar viele. Ja? Welches ist denn, sagen wir mal, die Glanzleistung der Kilimanjaro deines Mutes? Die Geburt, würde ich sagen. Die Geburt? Ja, die hast du doch aber mit einer gewissen Bewusstlosigkeit erlebt und war eigentlich die eigentliche Herausforderung bestand doch wahrscheinlich für deine Mutter darin, ja jetzt den Kerl rauszulassen. Ja, hast du auch irgendwie wieder recht. Ja, das geht mir oft so, dass ich verflucht oft gerade so in Telefongesprächen immer wieder recht behalte. Ja, das ja? Hab ich schon. Und ich pendle dann auch immer zwischen tiefer Verzweiflung und Größenwahnsinn. Ich habe jetzt wieder mach was anderes. Ich habe jetzt wieder die ganze Zeit versucht, dich anzurufen. Ja. Ich habe dich dran gekriegt? Nee, denke ich nicht. Aber andererseits denke ich, doch, jetzt hast du mich eigentlich dran gekriegt. Jetzt ja, doch, bin ich sehr verwundert. Ja. Ja. Dann würde ich dich in deiner Verwunderung zurücklassen. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Ich danke dir auch. Ja, wofür nur? Hallo? Ja, Namen, hier ist der Stefan. Namen Stefan. Hallo. Sag mal, bist du eher mutig? Ja. Woran merkt man denn das? Und hältst du das denn, sagen wir, wirklich für eine Tugend, wenn jemand mutig ist? Na, auf jeden Fall. Und denkst du, dass es gute Zeiten sind, in denen man lebt, wenn man dazu Mut braucht? Nein. Na, was heißt nein? Also sagen wir mal so, ja, Lebensmut braucht man ja eigentlich schon, ne? Würdest du lieber in einer Zeit leben, in der man mit Feigheit ein anständiges Leben bestreiten kann? Nee, wäre eigentlich langweilig, oder? Ja, frag mich nicht, ich frag dich doch. Nee, also ich würde sagen, nein. Würdest du nicht, sondern du suchst eigentlich schon die Herausforderung. Na, ich würde mal sagen, die Herausforderung ist das Leben, so wie man es bewältigt, ne? Du meinst, dass ganz alltägliches Vor-sich-hin-Leben schon Mut braucht? Kommt drauf an, wie man es angeht. Aber wenn man, sagen wir mal so, wenn man irgendwas erreichen will oder wenn man halt glücklich sein, ja, sagen wir mal so, wenn man persönlich glücklich werden will, dann braucht man da schon Mut. Lebensmut. Was ist ein Lebensmut? Na, Gegenteil wäre, ich sitze zu Hause und spiele nur Nintendo. Sag ich jetzt mal so. Ja, aber das wäre jetzt, du meinst, wäre quasi das Gegenteil von Lebensmut. Ja, na, wenn ich nur irgendwie rumsitze und nicht versuche, irgendwie mein Team was zu verändern, irgendwas zu erreichen. Jetzt wollen wir aber den, sagen wir mal, den Begriff des Mutes nicht unnötig ausweiten, weil da ist ja natürlich vorstellbar Wehmut, Armut, ja, verstehst du? Helmut. Wir wollen aber bei Mut bleiben, ja, wo das Gegenteil Feigheit ist. Ach, den Mut meinst du? Den Mut, ja. Den Feigheitsmut, quasi den Anti-Feigheitsmut. Den Anti-Feigheitsmut? Ja. Und würdest du dich da jetzt immer noch als mutig bezeichnen? Doch, eigentlich schon, ja. Und würdest du denn jetzt auch bei bohrendem Nachfragen meinerseits irgendwie belegen können, dass du mutig bist? Oder schon mal mutig gewesen bist? Dass ich mutig gewesen bin? Na, sagen wir mal so, sagen wir so, ein Beispiel wäre, glaube ich, ist das, was du meinst, dass ich in der U-Bahn auch schon mal so mutig war, was leider nicht viele dann in dem Moment machen. Wollten die Monatskarte nicht zu zeigen, oder was? Nee, das nicht. Nee, wo Typen der Meinung waren, sie müssten einer türkischen Mitbürgerin, die ein bisschen älter war, na, die haben sie halt tierisch angemacht. Und da habe ich dann nur gesagt, dass sie sich mal ein bisschen beherrschen sollten. Und dann hat er zwar erstmal mich blöd angeguckt, aber dann habe ich ihm halt vielleicht auch durch mein Auftreten bewusst gemacht, dass ich also das nicht so korrekt finde und auch dagegen was unternehmen würde. Und hast du das jetzt unüberlegt, ganz spontan gemacht oder hast du dir das vorher überlegt? Ich habe mich auf diese Situation gefreut, dass sowas irgendwann mal passiert. Also du warst von vornherein quasi vorbereitet? Ja, na, weil mich hat immer geärgert, wenn man irgendwie hört, dass irgendwie sowas Ähnliches passiert, ne, und dass dann alle sitzen bleiben. Mhm. Von einer Kommilitonin halt gehört, sie wurde schon mal in der U-Bahn angemacht vom Typen. Und da hat sie dann sogar gesagt, irgendwas. Na, da passiert nichts, ne? Ja, und als jetzt ganz konkret die Situation war, die Typen da rumgepöbelt haben, hast du dann irgendwie vorher nochmal kurz überlegt oder hast du dann straight... Und wenn du das jetzt im Nachhinein siehst, wart mutig? Na, was heißt mutig? Sagen wir mal so, das hätte ja vielleicht auch schießen können, wer weiß, wenn die irgendwas, keine Ahnung, irgendwelche Waffen dabei gehabt hätten oder so. Aber ich glaube, dass es in dem Moment, wo man da in so einer Situation stark auftritt, dass denn die anderen der Mut verlässt. Wenn man selber mutig ist. Na, wenn ich keine Angst zeige, wenn man bestimmt in dem Moment irgendwas sagt, also mit kräftiger Stimme. Ja. Also jetzt nicht irgendwie so, ach, könnt ihr sie bitte in Ruhe lassen? Sondern wenn man da schon bewusst auftritt und sagt, Leute, könnt ihr das lassen oder irgendwas anderes müssen wir uns einfallen lassen, ne? So dass man für so eine Situation gewissermaßen als Grundregel nehmen könnte, je mutiger man selber ist, umso weniger Mut haben, bleibt den anderen dann zur Verfügung. Würde ich mal sagen, ja. Ja, dass es möglicherweise so eine Mutsumme gibt, die insgesamt vorhanden ist und je mehr Mut man sich selber nimmt, umso weniger haben die anderen. Ja, das würde darauf hinauslaufen, ja. Prima, dann haben wir jetzt ja richtig eine praktische Lebensregel hier beide entworfen. Na, auf jeden Fall. Ja, die Summe des Mutes in der Welt ist konstant quasi. Mhm. Und man muss zusehen, dass die richtigen Leute an der rechten Stelle mutig sind. Dann verlässt die Arschlöcher der Mut. Super, danke ich dir für deinen Anruf. Nicht zu danken. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt denke ich aber, wäre das auch Zeit, dass mal eine Frau anruft. Das waren jetzt Menschen männlichen Geschlechts. Wobei ich mir da jetzt ohne ganz so sicher bin. Hallo? Hallo? Nee, danke. Oh, das passt ja aber. Tag, Anke. Ja, ist ja witzig, Mann. Ja. Ich rufe jetzt bei Fritz an und plötzlich habe ich Kunden am Apparat. Ja, na, vor allen Dingen habe ich gesagt, wird jetzt aber Zeit, dass mal hier eine Frauenstimme zu Worte kommt. Ja, das habe ich noch gehört. Das hast du auch noch gehört. Ja. Hi, Anke. Wie bitte? Jetzt habe ich das Radio leise gemacht und jetzt höre ich dich sozusagen direkt. Ja, Anke, ist Mut eine Tugend, die du an dir selber schätzen würdest, wenn du welchen hättest, ohne dass wir jetzt erstmal klären, ob du überhaupt mutig bist? Mhm. Wenn du mutig wärst, würdest du dann toll finden? Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, ist aber auch manchmal ein bisschen erschreckend. Wieso? Also ich erschrecke manchmal, wenn ich mutig war. Im Nachhinein sozusagen. Das heißt, du bist in der Gegenwart gewissermaßen mutig und dann in der Zukunft wirst du aber wieder feige, wenn die Zukunft dann Gegenwart geworden ist und der Mut Vergangenheit. Kann sein, ja. Kann ich jetzt eben nicht so richtig nachvollziehen, aber... Ja, ich habe auch jetzt gerade überlegt, warum ich so umständlich ausgedrückt habe. Ja, frage ich mich auch. Ja. Geht das auch einfacher? Habe ich auch keine Antwort drauf. Naja, einfach wäre einfach, Und dass du dann nachher feige bist. Dass dich dann nachher die Feigheit überkommt. Ja. Wann ist es dir denn das letzte Mal so gegangen? Also witzigerweise ist mir das erste Mal so gegangen, als ich meine Schwimmstufe gemacht habe. Und ich wollte eigentlich nicht reinspringen. Also man musste irgendwie reinspringen, um die Stufe zu kriegen. Und ich bin schon geschwommen und hatte das alles hinter mir und jetzt musste man bloß noch reinspringen, ne? Und ja, ich habe mich irgendwie immer hinten angestellt und irgendwann bin ich dann doch reingesprungen. Und habe mich aber danach total geärgert. Wieso hast du dich dann total geärgert? Das wäre doch aber aller, du hättest doch allen Grund, dann stolz zu sein. Richtig, haben mir auch alle gesagt. Aber ich. Und das sich dann doppelt geärgert. Ja, weil ich habe mich irgendwie. Es ist so ein bisschen, als ob ich mich so, mich selbst sozusagen gezwungen hätte. Kannst du das verstehen? Ja. Sozusagen, und ich bin meinem eigenen Zwang sozusagen unterlegen gewesen. Ja, aber dann hast du dich eigentlich nur über diesen Selbstzwang geärgert. Und hast ja da aber dann die Chance vergeben, stolz auf deinen Mut zu sein. Oh, naja, ich meine, inzwischen bin ich ja stolz drauf. Inzwischen bist du stolz drauf. Ja, ne, das. Ja, naja, so mit dem Abstand von 15, 20 Jahren. Ja, genau. Ja, kann man ja dann auch Mut entwickeln. Ja, so manchmal dauert es auch bloß Stunden. Also. Das war dein erster Mut. Und gibt es immer noch so Situationen, in denen du denkst, dass du jetzt aber mutig sein musst? Oder dass du jetzt aber verdammt mutig warst? Ja, doch, kommt vor. Und hast du da noch so Erinnerung an die letzte Mutsituation? Ja. Ja, gibt's mehrere. Also ich weiß nicht, ob ich die letzte unbedingt so darlegen möchte, aber... Ach, wieso denn die letzte nicht? Nimm mal eine andere, kurz. Ja, na, aber kann man ganz vorsichtig, mal bloß so vorsichtig anfragen. Ja, du musst ja dann nicht wirklich drüber reden, aber interessant ist ja dann doch die Situation, in der du mutig warst. Ich glaube, das kann man nicht bei dir. Wenn man schneidet, dann muss man auch drüber reden. Nein, da würde ich mich ganz kavaliersmäßig vornehmer Zurückhaltung versuchen zu befleißen. Doch, Ehrenwort. Das wird einfach mal so umschreiben, eine Mutsituation, für die du jetzt nicht den Mut hast, sie im Radio darzustellen. Ja, weiß nicht. Das ist, glaube ich, jetzt keine Mutphase. Sondern? Klugheit. Das muss ich einfach für mich behalten, vielleicht. Hm? Ach so, ja. Und das kann passieren, oder? Ja, und das akzeptiere ich auch. Ja. Ja, ich wollte jetzt nur ungefähr wissen, aus welchem Lebensbereich denn dieser... Ja, irgendwelche Präsentationen oder so. Also schon... Eher beruflich? Ja. Ja. Gut, darüber wollen wir jetzt aber nicht reden. Ja, okay. Gut, also darüber willst du nicht reden. Ich würde natürlich verflucht ja nicht drüber reden wollen, aber ich respektiere das. Ja, du musst ja auch nicht drüber reden. Das stimmt ja eigentlich nicht, wenn du sagst, du würdest drüber reden wollen. Oder? Also du musstest dir ja eigentlich das anhören. Das ist jetzt irgendwie eine Frage, wie wir unser Gespräch definieren. Ob ich jetzt bloß ein Anhörer bin oder ein Mitredner. Ja, und also vielleicht auch dir mithelfe, deine Gedanken zu formen und in wohlgestaltete Worte zu kleiden. Meinst du, das habe ich nötig? Nee, du hast es nicht nötig, aber sagen wir mal, so eine sichere, starke, männliche, leicht behaarte Führungshand aus dem Radio ist dann, glaube ich, doch für so die Darstellung komplizierter Sachverhalte durchaus praktisch und schätzenswert. Oder? Ja, nee, das will ich nicht in Abrede stellen, dass du darauf verzichten kannst. Zumal jetzt, sagen wir mal, auch so viele alltägliche Situationen, kommunikative Situationen wahrscheinlich erleben wirst, an denen ich dir nicht helfen zur Seite stehen kann. Richtig. Ja? Ja, aber da muss man dann allein durch, ja. Ja, richtig. Aber wenn so eine Situation besser. Schon mal da ist, dann ist es doch aber andererseits schön, oder? Ja. Ja, wenn so quasi so eine männliche Stimme da ist, an die man sich anlehnen kann. Richtig, ja. Ja. Nicht schaden. Ja, das soll ja meine Stimme sein. Diese Funktion versuche ich ja hier immer wieder zu erfüllen. Ja, hört sich übrigens total anders an als im Radio. Am Telefon so. Meine Stimme? Ja. Ja. Hm. Wobei, ich selber kann das jetzt nicht nachprüfen, aber ich vertraue dir. Sag ich dir, ja. Ah nee, stimmt ja nicht. Manchmal höre ich mir auch meine Stimme auf meinem Anrufbeantworter an. Und denn? Wie hört sich das denn an? Anders. Also insofern hast du hundertprozentig recht gehabt. Das ist übrigens ein toller Trick. Kennst du das, dass du manchmal nach Hause kommst und keiner hat angerufen und keiner hat auf den Anrufbeantworter gesprochen? Ich habe keinen Anrufbeantworter. Ach so. Ach, bist du da nicht traurig? Fehlt dir da nicht was? Nee. Nee? Nee. Bist du nicht so, sagen wir mal, hast du auch nicht so eine Briefkastenneugier? Doch. Wenn ich ins Haus komme oder die Treppe runter, ich muss immer den Briefkasten aufschließen. Trotzdem, selbst wenn ich den gerade eben erst geleert habe. In der Hoffnung, da mag vielleicht ein schöner Brief drin stecken. Oder ein Paketzettel ist auch prima. Paketzettel ist toll, ne? Paketzettel ist toll, ja. Und so weit. Mächtig mutig sein, um den. Siehst du, aber sieh mal, wenn du so eine Briefkastenneugier hast, wenn du so eine, Anke, wenn du so eine Briefkastenneugier hast, dann solltest du dir unbedingt einen Anrufbeantworter zulegen. Ja. Weil, ja, da landen ja quasi auch so Briefe, Paketzettel praktisch, aber eben gesprochen. Und man kommt nach Hause und das erste ist der Gang zum Anrufbeantworter, abhören. Wer hat denn jetzt angerufen? Toll, toll. Ich meine, ich finde so ein Ding irgendwie ein bisschen komisch, also weil es ist, also ich spreche da auch ungern drauf auf so eine Maschine. Naja, aber das kann man dann üben. Und zum Beispiel ist es dann eben toll, wenn man einen Anrufbeantworter hat, wie Ike zum Beispiel, dann kann man sich selber auch schöne Freuden machen. Man kann nämlich zum Beispiel bei sich selber anrufen. Und sagen, Tag, Kuttner, ist schön, dass du nach Hause kommst und du bist ein super, du bist echt voller, ein Totalsympath. So. Und dann kommt man 3, 4, 8 Stunden später nach Hause, geht an Anrufbeantworter und hört die eigene Stimme, wie man sich selber ein Kompliment macht und freut sich, dass da jemand ist, der an einen denkt. Finde ich ja traurig, dass du dich über sowas freuen kannst, also. Also ich versuche jeden Anlass, der also auch nur eine minimale Aussicht auf Freude bietet, zu nehmen und auszunutzen. Also musst du ja wenig haben, was dich sonst noch. Nee, so dadurch habe ich massenhaft Freuden. Ja? Ja. Wie oft machst du das so am Tag? mach ich ganz selten, weil ich vergesse doch immer wieder. Weil ich mir selber auch oft recht unaufmerksam gegenüber bin. Wenn ich, glaube ich, mir ein größeres Maß an Aufmerksamkeit entgegenbringen würde, dann würde ich das täglich machen. Täglich 2, 3 Mal. Mir einen flotten Begrüßungsspruch auf Band zu sprechen. Oder einfach so zu sagen, ach, setz dich erstmal hin, rauch eine. So zum Beispiel, ist doch schön, du kommst nach Hause, machst einen Anrufbeantworter an und da sagt dann jemand zu dir, ach, setz dich erstmal hin, rauch eine. Was machst du? Setz dich hin und rauchst eine. Ist doch toll. Ja, oder man könnte sich selber auch Gedichte auf dem Anrufbeantworter sprechen. Ja, dann muss der Anrufbeantworter schon irgendwie so, du musst den dann irgendwie zwischendurch in den Kühlschrank stellen können, sodass du es schon wieder vergessen hast, bis du, was du drauf gesprochen hast. Ach, da bin ich so vergesslich, dass es so mir immer schlimm. Wieder. Ja, so extrem schwer. Ja, dass es echt so ist. Was wollte ich noch sagen? Tolle, zum Beispiel auch, eben wie gesagt, kleine Freuden, habe ich ja, glaube ich, auch mal irgendwie eine Sendung drüber. Zum Beispiel schöne Autonummern, die man lesen kann. Zum Beispiel hast du alles vergessen? Nee, darüber freue ich mich auch. Ist ja auch, da gibt es, glaube ich, viel zu wenig Leute, die sich über Autonummern freuen können. Ja, wenn man zum Beispiel eine Autonummer sieht, die heißt Bier. Ist doch toll. Bier 762. Oder? Ich fahre so oft mit Zug, wisst. Na, aber na, man muss ja, na, wenn man selber Auto fährt, dann sieht man seine Autonummer zum Beispiel nicht. Aber bei anderen Autos, du wirst doch auch durch Straßen. Ich weiß nicht, ich glaube, da achtet man bloß drauf, wenn man Auto fährt, oder? Nee. Als Spaziergänger achtet man auf Autonummern. Ja, wenn man so ein krudes Buchstabenbewusstsein hat? Habe ich nicht. Du solltest es entwickeln und schon hast du eine Freude mehr. Hast du denn viele Freuden in deinem Leben? Viele Freuden? Ja. Doch, ja, ich denke schon, ja, doch. Ja, und aber auch kleine, unaufwendige Freuden, die zum Beispiel mit einem selbstbesprochenen Anrufbeantworter mit schicken Autonummern zum Beispiel mithalten könnten? Ja, doch. Ja, dann nennen wir mal ungefähr eine unaufwendige, schöne, kleine Freude. Ja, also man kann sich zum Beispiel Blumen kaufen oder pflücken, wäre noch besser. Hm? Ja. Ja, da bin ich aber eine unheimliche Freude, ja. Ach, ich bin ja so ein Naturstiesel. Du bist ein Naturmuffel? Ja, nun sagt das jetzt nicht mit so einem Ekel in der Stimme. Ja, so schlimm ist ja nicht, so eine Menschen muss es auch geben. Die Freude an Autonummern haben. Sollen andere sich an Blumen, an Rosen, an Wicken, an Anemonen erfreuen? Ich erfreue mich an Autoschildern. Ja. Ja. Naja, kann man nichts machen. Ich meine. Ja, Anke, wie machen wir denn jetzt weiter hier, sag mal? Ja, ich denke mal, da warten noch mehrere so. Wir sind voll weggerutscht vom Mut. Ja. Aber haben ja doch wieder interessante Seiten des Lebens erörtert. Meinst du? Erörtern ist auch schwer auszusprechen, für mich jedenfalls. Wahrscheinlich wird das irgendwie physiognomisch, der mein Gaumen irgendwie erörterungsunfähig gestaltet ist. So, Anke, wie sieht denn dein heutiger Abend noch aus? Ich glaube, ich gehe ins Bett. Ne? Klingt immer voll vermessen, so eine Frage, oder? Ja, nee, ich gehe ins Bett. Also ich schlafe mal eine Runde. Ja, jetzt sofort? Ja, doch. Ach so, dass ich jetzt quasi dann auch an dir vorbeisende. Das würdest du denn tun, ja. Du jetzt ja nicht mehr mitkriegst, wenn jetzt zum Beispiel auch noch ein toller Anrufer ist? Ja, wenn der bei mir anruft, aber was soll... Sollen die jetzt direkt bei dir? Wollen wir deine Nummer? Anruf am Radio. Naja, dass er einfach irgendwas Interessantes erzählt, das kommt ja auch mal vor. Ja, das ist schon interessant, aber ja, ich ziehe jetzt Schlafen vor. Ja, ansonsten soll ich auch ein paar Anrufer zu dir durchstellen, dass sie direkt bei dir anrufen, wenn dir das im Radio nicht reicht. Nicht so viele. Gut, Anke, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, mach's gut. Ne? Tschüss. So, hallo. Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Na, dir bricht es aber an Mut. Wie bitte? Was bricht? Dir gebricht es an Mut, wenn ich das mal so altfränkisch formulieren darf. Nee, mir gebricht es an Aufmerksamkeit, weil es irgendwie spät schon. Och Mensch, man muss die kleine Maus aber schnell in die Falle, oder? Ja, nee, ich wollte nur bemerken, dass... Wie heißt denn die kleine Maus erstmal? Ich heiße Astrid. Tag, Astrid. Tag. Ja, sag mal, warum wärst du dich denn überhaupt gar nicht dagegen, wenn ich dich hier in grenzenloser Angeberei hier als kleine Maus, Übermut als kleine Maus tituliere? Ja, ist mir eigentlich egal. Ist dir egal? Also bin ich schon im Bett und... Ja, warte, also ich hab dich ja nicht kleine Maus genannt, um dich ins Bett zu treiben. Ja. Ist dir völlig egal, wenn Leute dich kleine Maus nennen? Ja, es ist mir eigentlich egal. Ach, du bist aber auch relativ unaufmerksam dir selbst gegenüber, oder? Nur, weil ich werde auch mit Assel angeredet und dann... Ah ja, da ist ja kleine Maus dann doch noch was Tolles da jeden. Dann bleiben wir lieber bei kleiner Maus, Astrid. Ja. So, meine kleine Maus. Dann erzähl mal, Herzchen. Kannst du das mal bitte abstellen? Wie? Nee, ist schon okay. Ach, jetzt gefällt es dir doch nicht. Nee, jetzt gefällt es mir uns nicht. Aber erst, weil... Ach, wer hat dich denn kleine Maus genannt? Ich glaube, meine Oma aus Chemnitz. Und die ist nicht so nett, weil die stresst mich ein bisschen. Was macht die? Die stresst dich ein bisschen? Ja, sie möchte mal meine Schuhe wichsen und so. Und das mag ich nicht. Wie nennt dich denn jemand, der angenehme Erinnerungen bei dir weckt? Naja, lassen wir. Eine schwierige Frage. Nein, die nenne ich einfach Astrid. Astrid. Mhm. Sind jetzt sofort angenehme Erinnerungen bei dir erweckt worden? Mhm. Durch Astrid sagen? Ja. Und an wen? Bitte? An wen? An wen? Ja, an wen jetzt eine angenehme Erinnerung geweckt wurde? Ja, das geht jetzt an Laurent, falls er noch zuhört. Was geht denn jetzt an Laurent? Die Meldung. Du willst jetzt hier eine Meldung vorlesen? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich auch diese Briefkasten- und Anrufbeantworterbezogene Beziehung habe, weil das muss ich auch jeden Tag machen und das finde ich auch... Also aber Astrid! Ja? Darum geht's doch jetzt ja nicht in der Sendung. Geht doch um Mut. Ja, irgendwer hat mir schon mal gesagt, dass ich mutig sei. Aber das fand ich irgendwie gar nicht, weil das fand ich eher dumm, was ich da gemacht habe. Was hast du denn da gemacht? Ich bin Typen nachgelaufen. Und, naja. Und, was war? War ein Langstreckenläufer oder was? Er hat ihn nicht eingeholt. Er hat dich eingeholt? Nein, ich habe ihn nicht eingeholt. Ach so. Naja. Ist das mutig? Ist kräftezehrend, wa? Mhm. Ab in die Falle, kleine Maus. Tschüss. Tschüss. Mann, Tag. Ja, hallo. Ey, jetzt rufen ja nur noch Frauen an. Ja, da bist du überrascht, ne? Ich denke, das wolltest du. Das ist ja toll. Die sind offensichtlich militärisch geschult. Man sagt jetzt die Frauen an, die Frauen, zack, rufen alle Frauen nur noch Frauen an. Wer bist denn du? Anja. Tag, Anja. Ja, hallo. Ja, darauf habe ich jetzt aber auch gewartet. Ja, ne? Ja. Freundliche Begrüßung. Ja, eine Begrüßung ist ja immer ein Tauschgeschäft. Der eine gibt einen Hallo und der andere muss ein Hallo zurückgeben. Ja, dann machen wir das doch mal. Haben wir doch schon. Na gut. So, Anja. Mut. Hm? Wer ist denn der mutigste Mensch, den du kennst? Der mutigste Mensch? Also, momentan denke ich, bin ich das, weil ich bin neulich echt mal über meine Grenzen gestiegen. Und wie? Ja, also ich habe so grundsätzlich eigentlich relative Panik, auf Leitern hochzusteigen und arbeite jetzt aber momentan im Buchladen und muss dann nun permanent auf Leitern hochsteigen und das war das erste Mal echt der Kampf, ja. Und da habe ich mich dann echt überwunden, so meinen inneren Schweinehund, und bin da hochgeklettert. Aber das klingt ja jetzt im Grunde eher so nach Mutprobe. Wie alt bist denn du? 19. Ja. Hast du früher als Kind auch mal so Mutproben gemacht? Ja. Weißt du noch welche? Ja, das war mal eine ganz klasse. Ich wollte mal unbedingt ganz waghalsig meinen Kopf durch so einen Zaun stecken und das habe ich dann auch getan und bin leider Gottes nicht mehr zurückgekommen. Das war so meine Mutprobe, die schief ging. Das war aber von vornherein als Mutprobe gedacht, ja? Ja. Da wurdest du gehänselt, du traust dich nicht, den Kopf durch den Zaun zu stecken und dann hast du es doch irgendwann gemacht. Ja, so ungefähr, genau. Ja. Und jetzt ist es unbequem, wenn du ins Bett gehst, weil da irgendwie ein Zaun immer ist. Nee. Nee. Und jetzt besteht dein Mut aber darin, Leitern hochzuklettern. Ja, na jetzt bin ich ja, das ist jetzt ja schon überwunden. Jetzt macht mir das ja nicht mehr aus. Ja, und ihr habt jetzt mal so eine Situation im zwischenmenschlichen Bereich, in der du besonders mutig sein musstest? Im zwischenmenschlichen Bereich, naja, weiß ich nicht. Also das kann man ja auch immer leicht mit Dreistigkeit verwechseln, ne? Wenn man so, aber weiß ich nicht, wenn jetzt meinetwegen jetzt so den ersten Jungen ansprechen oder so mit dem Herz flattern, weiß nicht, ob das auch unter Mut fällt. Weiß ich auch nicht, aber da das jetzt zum zweiten Mal so in Hand wird, also ich habe irgendwie überhaupt gar keine Probleme, Jungs anzusprechen. Aber wenn es irgendwie Menschen gibt, die Probleme haben damit, dann will ich ja mich da auch nicht, will ich das nicht lächerlich machen, sondern sagen, okay, dann soll das eben Mut sein. Ja, ich weiß nicht, also ich bin mir nicht sicher, ob das darunter fällt. Vielleicht ist es doch einfach nur so diese, wirklich so pubertäre Angst vor dem anderen Geschlecht. Ich weiß es ja auch nicht. Ja, und jetzt bist du aber eigentlich eher viel stärker beschäftigt von dieser, ich weiß, möglicherweise auch pubertären Angst, auf Leitern hochzukommen. Ja, das, ich würde sagen, das ist dann schon postpubertärer. Ja. 90. Gut, will ich deine Einschätzung überlassen. Wenn du jetzt die Wahl hättest, Leiter hochzukrabbeln oder einen Jungen anzusprechen, was braucht mehr Mut bei dir? Kommt auf die Leiter an, kommt auf den Jungen an. Ich wollte gerade sagen, ja, weiß ich nicht, also situationsbedingt. Situationsbedingt. Mhm. Ja. Gut. Du meinst eine Leiter in der Diskothek, ginge schon, ja, und ein junger Mann, der im Buchladen an der Wand lehnt. Hm? Das hat ist ja wohl sehr viel einfacher, weil das fällt ja mit unter Arbeitsbereich, ne? Ach so. Mhm. Ja. Was man von einer Leiter in der Diskothek nicht sagen kann. Richtig, ich denke mal, oder das ist eher selten. Oder gehst du ständig auf Leitern in der Diskothek? Nee, gar nicht. Eigentlich noch nie, wenn ich es genau überlege. Echt? Ja. Sehr komisch. Siehst du? Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Hallo. Ja? Ja? Jawohl. Hier ist der Marco aus Prenzlberg. Ich wollte eigentlich nochmal Bescheid sagen, dass dein Mut wollte ich mal prüfen. Du warst früher irgendwie besser, muss ich ehrlich sagen. Was hat denn mit Mut zu tun? Naja, deine Sendungen waren früher irgendwie besser. Talk Radio, sagt dir der Film was? Ja. Ja. Bist du jetzt der, der jetzt den Moderator erschießen will am Ende? Natürlich nicht, um Gottes Willen. Ja, siehst du mal. Ach, Quatsch. Nee. Irgendwie, das war früher alles frecher und poppiger, sag ich mal. Und jetzt rufen dann nur noch Langweiler an und ich schlafe hier mal fast ein. Freue mich zwar mal auf deine Sendung, aber das bringt mir irgendwie nichts mehr. Früher, wenn die Leute langweilig waren, hast du aus der Leitung gedrückt und hast sie eben voll genölt, hast deine Meinung gesagt, das hört sich irgendwie alle so an, als wärst du. Weißt du, was ich meine? Ja, Mensch. Und heute höre ich mir Prenzlberger Magentropfen an. Das kann möglich sein. Ja. Danke ich dir sehr für deinen Anruf. Naja, lass mich doch mal meine Meinung holen. Ha, hast du doch, oder? Wolltest du jetzt, nee, wolltest du noch weitermachen? Nee, ich wollte ja das einfach nur mal loswerden. Gut. Ne? Das ist ja keine Kritik an dich, sondern an den Leuten, die dort anrufen, die sich vielleicht beschweren, weil du mal vielleicht mutiger warst. Ja, jetzt sag mal aber, jetzt bist du in der Situation, hast jetzt angerufen. Ich weiß nicht, ob das für dich mutig war. Nee. Nee, war's nicht. Nee. Hast die Sendung kritisiert? Die Frage ist, hast du dich denn jetzt auch mit dem Thema beschäftigt? Ja, natürlich, ich hab's ja den ganzen Abend zugehört. Ja, bist du selber mutig? Nein, eigentlich nicht. Warum nicht? Warum nicht? Mut ist, was weiß ich, Zivilcourage, die habe ich nicht. Dass ich jetzt hier jeden Blebs auf der Straße anmachen würde oder so, weil mir irgendwas nicht passt. Würdest du dich als feige bezeichnen? Eigentlich nicht, ne. Wann war denn die letzte Situation, in der dir an Mut gefehlt hat? In der mir an Mut gefehlt hat? Meine Güte. Ja, ne, so eine, was weiß ich, eine Schlägerei vielleicht auf der Schönhauser, kann das sein, ja. Ach, da war eine Schlägerei auf der Schönhauser? Das wollen wir jetzt nicht ausarbeiten hier. Und du hast dann nicht daran teilgenommen und hast sie im Nachhinein mangelnden Mutes bezichtigt? Nein, natürlich nicht so. Jetzt stellst du mich als Plätze natürlich nicht. Nee, na, ich frage nur. Zivilcourage wäre, Mut wäre dann für mich, wenn ich jetzt da mal dazwischen gegangen wäre oder so und hätte eben gesagt, na hier und wisst ihr da, was weiß ich. War doch mal nicht so, dass ich jetzt dazwischen gehe oder so. Was machst du beruflich? Ecke? Ja? Ja, Maurer. Maurer? Jetzt hast du natürlich wieder das Klischee weg. Wieso? Ja, der blöde Maurer, der da anruft und der was kritisiert. Nö. Ach, na klar. Maurer finde ich doch echt, finde ich ja interessanter als, sagen wir mal, Student der Theaterwissenschaft. Oder? Ja. Ja, noch mit Sicherheit. Findest du Theaterwissenschaftsstudenten interessanter? Ich kenne ja nicht mal einen. Theaterwissen, ja, ist klar. Was heißt denn das, klar? Ich kenne keinen, wenn es sowas überhaupt gibt. So ein Blödsinn. Ja. Was heißt denn so ein Blödsinn? Gibt's Maurer? Gibt's keine? Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Die Maurer ist weg. Maurer, nicht Maurer. Ja. Ja, ist klar. Ja, wieder. Ist Maurer, braucht man bei Maurer als Maurer Mut? Warum nicht? Warum nicht? Ist jetzt aber eine höchst rätselhafte Antwort. Eigentlich wollte ich doch nur fragen, ob du früher nicht mehr Mut hattest. Das wollte ich doch nur wissen. Also, ob ich früher mehr Mut hatte? Meinst du bei Leute rausschmeißen? Naja, nicht so, dass du jetzt prinzipiell nur frech bist, sondern dass du eben auch mal deine Meinung, deine eigene Meinung gesagt hast. Das ist ja jetzt alles immer nur so umschrieben und so, ne? Wann habe ich denn das letzte Mal meine Meinung gesagt? Ich habe die Sendung das erste Mal gehört, das ist bestimmt schon 3 Jahre her und da warst du irgendwie frecher und na poppig ja nicht so. Eieiei. Ja. Ach Mensch, ich wäre so gerne poppig, du. Bist du nicht? Ja, und wie richtig flippig wäre Gojane. Ist klar, verarsch mich mal schön. Oh, nee, das ist hart. sitzt hier völlig unterpoppt. Hm. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ich auch. Tschüss. So, Mensch, wie mache ich nicht jetzt? Jetzt müsste ich, telefonieren wir jetzt noch weiter. Wenn ich jetzt weiter telefoniere, dann muss ich weiter telefonieren, bis die Nachrichten sind. Oder ich spiele jetzt eine Musik und telefoniere dann noch weiter und spiele dann wieder eine Musik. Und dann sind die Nachrichten. Nö. Tag. Tag. Aber voll überrascht, oder? Ganz voll überrascht, ja. Ja? Ja. Aber hast schnell reagiert? Naja, ich habe jetzt erstmal überlegt, ob du nun doch Musik spielst oder ob du Nachrichten hörst oder irgendwie sonst was. Nachrichten hören ist gut. Na, hörst du da nicht zu? Nee, ich muss ja mal voll die Regler ziehen. Ach, und du hörst überhaupt nichts, ne? Naja, hör ich dann doch schon, aber ich bin ja eben beschäftigt dabei. Auf jeden Fall ist ein scheiß Thema, ne? Mut? Ja. Warum? Naja, sag doch keiner was richtig. Was sagst denn du, wenn man dich fragt, hast du Mut? Bist du mutig? Ist doch total Quatsch. Findest du nicht? Ich überlege gerade, was ich da sagen würde. Aber ich stelle fest, ich sage nicht, was ich da sagen würde. Hast du dir das Thema selbst ausgedacht? Ja. Ja. Ich suche ja immer alle Themen selber aus. Na, auf jeden Fall scheiße. Sagst du mir doch mal deinen Namen? Ich heiße Antje. Antje. Ja. Gibt es für dich keine Situation, wo du denkst, jetzt müsstest du mutig sein und bist es dann doch nicht? Oder wurde eine Situation, in der du mutig warst und hinterher stolz bist, dass du mutig warst? Ich mache mir darüber keine Gedanken. Wie alt bist denn du? Ich bin 30. Und was für einen Beruf hast du? Ich studiere noch. Ach. Naja, klar. Ja. Na, als Student ist man ja, glaube ich, auch von, sagen wir mal, so Mutproben freigestellt eigentlich, oder? Nö, es gibt ja auch so eine Examenssituation, ne, wo man sich anmelden müsste und es nicht tut. Was hat denn mit Mut zu tun? Naja, wenn die Angst dahinter steht, dass du unter Umständen durchfällst. Ach, na, das ist doch dann aber eher so eine Angst, die aus so einer Mischung aus Faulheit und Dummheit und Nachlässigkeit vielleicht geboren wurde. Und die dann nicht wirklich Mut braucht, sondern eigentlich Übermut. Wenn man keine Ahnung hat, sich aber dann zum Examen anmeldet, oder? Bist du nicht? Bist ich nicht. Bist ich aber. Wieso? Denkst du so oder weißt du so? Ich denke, dass ich so weiß. Aha. Naja. Nee, auf jeden Fall wollte ich dir nur sagen, es ist ein scheiß Thema. Anke, Antje. Bitte. Ich hab ja noch ja nicht Danke gesagt, ich hab Anke gesagt. Ich heiße aber Antje. Ja, ist mir dann auch aufgefallen und dann habe ich Antje gesagt. So. Danke. Jetzt hast du aber Danke gesagt. Jetzt habe ich Danke gesagt. Gut. Ja. Okay. Du kannst ja mehr Mut machen. Ja. Tschüss. Was? Tschüss. Tschüss. Hallo. Hey, Kuttner. Hi, wer bist du da? Silvio. Mann, Silvio, du bist aber auch eher von der Forschen-Dings da. Mensch, wie machst du gerade dran hier überhaupt da? Anke. Na ja. Nee, Antje. Auch. Die wisst ja überhaupt nicht Bescheid, wa? Völlig daneben, die Frau. Silvio? Ja? Leidest du manchmal ein bisschen auch an Übermut? Nee, glaube ich auch nicht. Na, das klingt aber verflucht so. Ja, meinst du? Ja. Und wenn ich dich jetzt frage, ob du mutig bist, dann sagst du wahrscheinlich gleich im vollen Selbstbewusstsein ja. Wahrscheinlich. Bist du mutig? Ein wenig. Sagen dir doch andere Leute von dir oder denkst du nur selber das? Das denke ich nur selber eigentlich, ja. Das denkst du nur selber? Ja. Und andere Leute würden dich schon eher als ein Feigling bezeichnen? Nee, eigentlich nicht. Woran merkst du denn selber, dass du mutig bist? Dafür, wenn sie wegrennen, dafür kann ich doch selber nicht. Ach, dann ist Mut, wissen das bei dir eher so eine Art Figurproblem. Nee. Ja? 1,85 im Durch, also im Quer im Durchmesser 1,20 nee, ungefähr. 1,71. Und Hände so wie Schaufeln. Nein. 1,75 groß. Ja. Jetzt beschreib mal eine Situation, in der Leute vor dir wegrennen. Du gehst jetzt wahrscheinlich hin zu einer jungen Frau, traust, wollen wir nicht ein Tässchen Kaffee trinken und. Um Gottes Willen. Nein, um Gottes Willen. Oh, piept ganz schön, wa? Frankfurt Oder ist nicht weit entfernt. Nee, das ist offensichtlich so nah dran, dass es gleich eine Rückkopplung hier gibt. Richtig. Oh. Silvio, jetzt hör auf, mach dein Radio leiser. Jetzt werd ja hier verrückt unter meinem... Wie bitte? Ist doch nicht laut. Stimmt. Jetzt sag mal, wann du das letzte Mal mutig warst? Vorige Woche. Und das hast du daran festgestellt, dass wieder jemand vor dir weggerannt ist? Nee, eben nicht. Dass der nicht weggerannt ist. Haben wir beide blöd geguckt. Ganz schön. Beide ganz alleine haben wir blöd geguckt. Und, was war das? Ein Auffahrunfall. Wir haben beide gehen auf die Nase gekriegt, beide. Na, was ist los, Kuttner? Ja, ich wollte dir jetzt eigentlich nur Raum lassen, die Situation noch etwas genauer zu beschreiben. Ich nehme an, es handelt sich um eine Situation, in der ihr unter Alkoholeinfluss gestanden seid? Nein. Dann gesagt habt, wollen wir uns mal draußen die Füße vertreten und ein bisschen frische Luft schnappen? Nein, um Gottes Willen ja? Und dann mit den Kartoffelmessern aufeinander zugegangen? Nein. Sondern? Nee. Ist alles wieder klar. Wir haben weder ein Bierchen getrunken, da war alles wieder in Ordnung. Ja, aber könntest du vielleicht die Situation doch noch ein bisschen genauer beschreiben? Genau. In der ihr beide ihn auf die Nase gekriegt habt und bei dir aber das Resümee zurückgeblieben ist, du bist mutig? Na, Kumpel geholfen. Wobei? Eine kleine Auseinandersetzung. Naja, und dann gab's einen mal auf die Nase. Ganz der kurz. Kumpel war in einer Auseinandersetzung? Ja. Und du bist eingeschritten und hast ihn auf die Nase gekriegt? Richtig. Ja, und was verleitet dich jetzt dazu, zu denken, du hättest Mut? Na, weil ich dazwischen gegangen bin. Ah ja. Ist das ja, in Ordnung, dann, ja? Ich würde mich da jeder Wertung enthalten, sondern sagen... Silvio ist ein Mensch, der denkt, dass er mutig sei. Ja, richtig. Silvio, danke ich dir für deinen Anruf. Alles klar, tschüss. Gott. Tschüss. 0.30 Uhr. Kurzinfo. Unruhen. In der türkischen Stadt Istanbul ist es nach dem zweiten Todesfall eines hungerstreikenden Gefangenen zu schweren Zusammenstößen gekommen. Die Polizei ging gewaltsam gegen rund 150 Demonstranten vor. Es gab viele Verletzte. Fahndungserfolg. Der mutmaßliche Drahtzieher der Bombenanschläge baskischer Separatisten auf Urlaubszentren am spanischen Mittelmeer ist in Frankreich von der Polizei festgenommen worden. Der 37-Jährige soll für die Beschaffung des Sprengstoffs zuständig gewesen sein. Nahostdialog. Palästinenserpräsident Arafat soll nach PLO-Angaben eine Botschaft des israelischen Außenministers Levy an Syriens Staatschef Assad überbringen. Darin werden neue Friedensgespräche angeboten. Verschärfung. Das US-Abgeordnetenhaus hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der Sanktionen gegen Unternehmen vorsieht, die in Libyen oder Iran investieren. Vorgesehen sind Strafmaßnahmen gegen Unternehmen, die mehr als 40 Millionen Dollar pro Jahr in die Öl- oder Gasindustrie der beiden Länder investieren. Olympia Atlanta 96. Im olympischen Gewichtheberturnier holte der Chinese Zugang Zhang im Leichtgewicht mit der Zweikampf-Weltrekordlast von 357,5 Kilogramm die Goldmedaille. Gold für Armenien gab es im griechisch-römischen Ringen bis 52 Kilogramm durch Armen Nazarjan. Sieger im Fliegengewicht wurde der Pole Wladimir Zawadzki. Das Weltergewicht entschied der Kubaner Filiberto Ascuy für sich. Erik Hahn aus Frankfurt-Oder verlor seinen Kampf um Bronze. Im Halbschwergewicht siegte der Ukrainer Vyacheslav Olejnik. Der deutsche Mike Bullmann wurde Dritter. Olympiasieger im Mannschaftswettbewerb der Degenfechter wurde Italien vor Russland und Frankreich. Deutschland kam auf den vierten Rang. Wetter. Nachts Schauer und Gewitter 17 bis 13 Grad. Am Tag weitere Schauer und Gewitter nur noch 20 bis 24 Grad. Verkehr. Brandenburg A9 von Leipzig in Richtung Berlin zwischen Belitz und dem Autobahndreieck Potsdam. Baustelle aus Richtung Leipzig und in Gegenrichtung steht bis ca. 5 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Achtung, es kann zum Stau kommen. A15 Forst Richtung Wetschau zwischen Roggosen und Cottbus Süd. Vollsperrung wegen Bergungsarbeiten. Bitte Vorsicht bei der Annäherung. Und Stadtverkehr Berlin A111, B111. Der Streckenabschnitt zwischen Kurt Schumacher und Weidmannslusterdamm ist von 21 Uhr bis 5 Uhr früh gesperrt. Ab 0 Uhr erfolgt die Vollsperrung bis zur Schulzendorfer Straße. Von 23 Uhr bis 3 Uhr ist der Bereich Scharnwerstraße, Antonienstraße ebenfalls nicht befahrbar. Grund sind Wartungsarbeiten. Das war ein Fritz Kurzinfo mit Kerstin Topp, die total viele Sprachen spricht. Toll, wa? Toll. Fritz präsentiert. Frühstücksradio. Sehen, schmecken, riechen und Backstage fühlen. Die Dröhnung auf der Bühne. Und dahinter. Ich komme nach Berlin. Und grübel euch um. Ich komme auch. Das Fritz-Frühstücksradio live. Vom 16. bis 19. September in der Hochschule der Künste Berlin. Und am 20. September in der Stadthalle Cottbus. Das Frühstücksradio live. Da, wo eben gesagt. Berlin und Cottbus. Und ansonsten immer sonntags von 12 bis 14 Uhr auf Fritz. Was müssen wir denn da alle mitnehmen? Unterwäsche zum Wechseln. Mehr nicht, ist ja bloß Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Yeah. seid glücklich und freut euch am Leben mit der Nacht, das gestern verrät. Ist natürlich schon peinlich, den Song hier eine halbe Stunde zu spät gespielt zu haben, aber kann ich auch nichts dafür. Die Grundaussage stimmt und der würde ich mich auch anschließen. Zara Leander mit dem Mitternachtsblues. Hier ist immer noch der Sprechfunk, 20 Minuten, 25 Minuten lang. Das Thema lautet immer noch Mut. Wer dazu was zu sagen hat, der könnt ihr anrufen, 7481110. Wer nicht direkt hier durchkommt oder nicht direkt hier anrufen will, der kann sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Und der halbautomatische Anrufbeantworter, ich muss im Grunde ja nicht mehr, doch, der hat sich jetzt selber einen Trailer gemacht. Und wenn man den spielt, ist der voll unverständlich. Und daher muss ich dann doch immer noch erklären, was der halbautomatische Anrufbeantworter ist, um dann im Nachhinein den Trailer zu spielen, auf das ihr ihn dann versteht. Der halbautomatische Anrufbeantworter ist eine Institution dieser Sendung, ist aus Fleisch und Blut, aber auch aus Stahl und Kabeln und nimmt eure Anrufe entgegen, zeichnet die auf so einem Band auf und das wird dann zusammengeschnitten und wir können uns das am Beginn der nächsten Sendung anhören. Das ist ein halbautomatischer Anrufbeantworter, da kann man auch anrufen und die Selbstdarstellung des halbautomatischen Anrufbeantworters, die hört sich in etwa so an. Ja, ich meine, ich wollte mich nur mal melden. Das Telefon. Wählen Sie 0331 für Potsdam 721 39 32. 0331 für Potsdam 721 39 32. Hört sich klasse an, hat eben nur den Mangel, dass man nicht versteht, worum es geht. Da kann man anrufen. Und ja, lass mal bitte den Effenberger Finger unten, mein lieber halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann versuchen wir mal den Rest der Zeit irgendwie rum zu telefonieren. Tag, wer bist denn du? Hi, hier ist Konstanze. Tag, Konstanze. Sag mal, ist Mut tatsächlich so eine altertümliche oder junge Menschen überhaupt nicht bewegende Tugend? Wahrscheinlich. Ja? Was ist Mut? Meine, jetzt irgendwie älteren Leuten zu helfen oder weiß der Kuck oder sich in der Straßenbahn. Ich meine, das ist doch, sollte doch eigentlich nicht Mut sein, sondern Normalität. Ja, aber jetzt, aha. Oder? Du meinst, dass Mut selbstverständlich sein sollte? Ja. Aber dann ist es, handelt in sich in einer gewissen Form. Handelt sich ja in gewisser Weise doch immer noch um Mut. Ja, schon doch. Ja. Ja? Wenn du jetzt mal deinen Charakter betrachtest, dann werden ja da jede Menge Schwächen wahrscheinlich zu sehen sein. Ja. Aber auch eigene Tugenden. Na, ich glaube, der Mut gehört nicht so unbedingt dazu, nicht so immer. Welche Tugenden hast du so? Das ist jetzt eine gute Frage. Ist mal peinlich, wenn man so über sich selber so total reden muss. Auch wenn man so sagt, ja, ich bin mutig oder so, ja, das klingt dann immer so nach. Na, dann sagen wir mal so ein paar Tugenden oder Charaktereigenschaften, die zeitgemäß sind und die auch in der Realität anzutreffen sind, bei dir selbst oder bei Bekannten von dir. Zeitgemäß und, das ist ja wieder, und es ist um die Uhrzeit. Ja, das ist schon im Grunde natürlich ein Forschungsprojekt, in dem du dich befindest. Was ist zeitgemäß? Ja, na, Mut offensichtlich nicht oder unter Umständen nicht. Ja, wahrscheinlich eher so, dass jeder so sein Ding macht, ne? Das ist ja so die Individualität. Dass die aber auch so stark ausgeprägt ist, dass das halt wirklich so jeder seins macht. Du denkst so, aber den Rest nicht so schert, oder? Ah ja. Und das ist manchmal eine Charaktereigenschaft, aber. Ja. Dass dieser herrschende Individualismus oder die Individualitätsgier, die Leute haben, die macht gewissermaßen Mut untauglich. Oder lässt Mut als veraltete Tugend erscheinen? Na gut, nicht unbedingt, denke ich mir. Aber es ist halt, man sieht einfach vieles vielleicht nicht mehr dadurch, ne? Oder übersieht es, weil man sich denkt, ist ja nicht mein Ding. Ja, wäre dir denn wichtig, dass Freunde von dir sagen würden, du seist mutig? Nicht unbedingt mutig, also es wäre eigentlich egal, weil das sind andere Sachen, die vielleicht wichtiger wären. Wenn du jetzt die Wahl hättest, wärst du lieber witzig oder lieber mutig? Naja, also lieber mutig, weil witzig, das ist jetzt nicht unbedingt so das, was man so unbedingt für sein Leben braucht, ne? Du sagst jetzt aber irgendwie, Mut ist eigentlich ein bisschen altertümlich, ja, nicht mehr so interessant. Würdest du dann aber doch lieber sein? Ja, so ein bisschen mehr Mut ist bei manchen Dingen ja doch schon angebracht. Ja, welches ist denn... Naja, ja, was? Ja, in welchem Bereich so deines Lebens würdest du Mut am ehesten brauchen können? Ich glaube, wenn es so darum geht, so zum Beispiel, wenn man halt irgendwo neu anfängt, was ich jetzt mehr oder weniger vor kurzem gemacht habe, halt einfach mal die Stadt gewechselt hat und dann manchmal halt da steht so, machst du das jetzt oder nicht? Halt irgendwo mal einfach auch mal alleine wegzugehen oder so, weil man ja doch noch nicht so viele Leute kennt. Und welche Stadt hast du denn in welche Stadt eingetauscht? Zurzeit für 3 Monate Dresden gegen Berlin. Also ich bin jetzt in Berlin und komme aus Dresden. Ja, ach, das hört man aber ja nicht. Tja, man muss es ja nicht immer hören, oder? Nee, ist aber auch schade. Oh, danke. Es rufen ja genug Sachsen bei dir an. Ja, da staune ich ja dann auch immer wieder. Ja, und die schaffen. Dresden ist immer noch Teil der Ahnungslosen. Leider Gottes. Offensichtlich. Ja. Die rufen mal aus dem Umland an, falls dir schon mal aufgefallen ist. Wobei, da muss ich dir irgendwie sowieso sagen, weil ich vorhin gefragt wurde, was Mut für mich ist. Da bewundere ich ja doch immer Leute, die umziehen. Das halte ich schon wirklich für mutig. Und denke, die haben so einen Erfahrungsvorlauf, den ich zum Beispiel nicht habe, weil ich ein feiger Sack bin. Naja gut, ich glaube, dazu gehört nicht unbedingt der Mut. Der Mut gehört dann dazu, dass man sich dann da nicht irgendwo so in seinem Zimmer einigelt, sondern halt dann auch rausgeht, um Leute halt kennenzulernen, halt weil man nicht da so viele Freunde hat. Ich meine, ich kenne hier schon ein paar Leute, so ist es nicht. Aber ich meine, die haben ja dann nicht nur für mich Zeit, ne? Die haben ja auch noch ihren eigenen Freundeskreis, um ihre Geschichten zu erledigen. Und ich kann ja dann nicht immer sagen, ja, kannst du mal. Und dann den Mut zu finden, wegzugehen und halt irgendwo auch andere Leute kennenzulernen. Auch teilweise Leute halt selber mal anzusprechen. Ja, wenn du dir jetzt dein Leben mal anschaust, und jetzt sagen wir mal die Bereiche Familie, Beruf, Liebe. Hm? In welchem dieser 3 Bereiche würdest du am meisten Mut brauchen? Ich glaube dann, wenn dann eher in der Liebe, so Beruf, nö, eigentlich nicht. Dazu macht er zu sehr Spaß und Familie, naja, gut. Vielleicht doch, um sich gegen die Eltern manchmal ein bisschen mehr durchzusetzen. Wie sieht Mut in der Liebe aus? Dass man manchmal, glaube ich, das sagt, was man denkt und nicht oder eher halt sagt, was einen vielleicht stört, und statt das einfach runterzuschlucken und zu sagen, naja gut, und willst du jetzt nicht drauf ansprechen, und weil man sich nicht traut, weil man denkt, naja, und naja, weiß, was der dann jetzt denkt, und so in der Richtung halt eher. Dass man offen das teilweise sagt, was man denkt, ist ja auch irgendwo eine Sache von Mut, dass man sich einerseits gewisse Dinge eingesteht in Beziehungen, und dass man dann aber auch so, naja, wie soll man sagen, dem anderen auch mal das sagen kann, was man wirklich denkt. Und nicht immer nur so um drei Ecken und so ganz vorsichtig versuchen, weil das geht eh meistens schief. Warst du schon mal in der Liebe ganz deutlich feige? Ja, und stolz, falscher Stolz ist es manchmal dann noch dazu, der dann dazu kommt. Feigheit und falscher Stolz. So gepaart miteinander. Dass sich die Feigheit als Stolz verkleidet. Naja, einerseits ist man zu feige, dann da anzurufen und zu sagen, was los ist. Und dann andererseits ist man dann aber auch so, man sagt sich ja, warum soll ich denn anrufen? Redet sich damit ein Stück weit auch raus, weil ne, man braucht dann da nicht anrufen und zu sagen, was nur Sache ist. Und man, das bedingt sich so gegenseitig irgendwie, finde ich. Und man sagt dann auch immer so, naja, warum soll ich jetzt? Und hab ja immer ein Gelenk so ungefähr, was auch nicht immer stimmt, aber in solchen Situationen ist man ja nicht immer so sich selbst gegenüber ehrlich. Denn danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja, und Kuttner. Und würde dir sagen, ey, geh mal wieder raus, ein bisschen Party machen. Ja, mache ich auch. ich wollte dich noch fragen, ob du nicht bis zum 27. August deine Mondsendung machen kannst. Weil dann bin ich wieder am Teil der Ahnungslosen und habe keinen Satellitenanschluss. Oh, da muss ich mir Mühe geben. Bitte. Ich verspreche mir Mühe zu geben, ja? Oh ja. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Hallo. Ja, hallo. Ja, Tag. Ja, also hier ist Jana. Tag, Jana. Und mein Mut ist eigentlich, ich wollte eigentlich so Mut sagen, dass ich mehr Mut bekommen hatte, als ich vorher hatte. Und wodurch hast du Mut bekommen? Wodurch? Naja, ich weiß nicht. Dadurch, dass wahrscheinlich, dass ich älter geworden bin. Aber früher habe ich gemerkt, also das ist sicherlich, warum ich gemerkt habe, warum ich mutig bin. Also früher, also so vor einem Jahr noch, da ist mein Bruder weggefahren, so in Sommerferien und so, und ich hatte es immer für mich alleine. Naja, und dann hatte ich früher dann doch immer Angstprobleme, da, dass dann Leute da zum Beispiel in den Schränken sich versteckt haben, wenn ich abends aus dem Fernsehzimmer reinkam, ne? Naja, und dann habe ich dann halt nachts, wenn ich zu Bett gegangen bin, erstmal die Schränke kontrolliert und auch den Bettkasten aufgemacht von mir, sowohl den auch von dem Bruder. Und unter den Schreibtisch nachgeguckt, ob da nicht irgendjemand sitzt, aber jetzt ehrlich, ne? Und dann auch mal hinter den Jalousien geguckt, ob da nicht noch jemand vorguckt oder so. Ja, und dann, das Schlimme ist ja, das habe ich so und so immer gemacht, aber wenn mein Bruder weg war, dann habe ich echt angefangen, da ein Seil zwischen meinen beiden Schränken dahin zu machen, der Eingangstür zu meinem Bett hin. Dann habe ich da auch, meinen Plüschhund da im Weg gelegt, damit da keine Einbrecher reinkommen und sowas. Also und dann, das mache ich jetzt nicht mehr, ne? Und dann morgens aber schon mal voll auf die Fresse gefallen, über das eigene selbstgespannte Seil. Ja, das ist auch schon passiert. Ja, und jetzt hast du aber schon irgendwie so die Nervenstärke, auch mit einem geschlossenen Schrank im Zimmer, in der Anwesenheit eines geschlossenen Schrankes einzuschlafen. Ja. Manchmal kommt dann schon, dass dann hängt so ein gelber Bademantel am Schrank, dann kommt da doch schon der schnelle Griff zur Lampe, aber den erspare ich mir jetzt letztens auch, ja. Ach, weil der gelbe Bademantel so also die Gestalt eines Übeltäters hat. Ja, genau. Im Dunkeln. Und da denkst du manchmal... was macht denn dieser Verbrecher hier in meinem Schlafzimmer? Ja, so ähnlich. Oder ist dir das auch schon mal aufgefallen? Nachts, im Winter ist das ganz schlimm, da wird es immer so ganz schnell dunkel. Und bei mir ist es ja auch keine Lampe irgendwie hinterm Haus, also das mir reinleuchtet. So, dass du nicht mal die Hand vor den Augen siehst, dann kannst du mir vorstellen, jetzt könnte ihn ergreifen. Jetzt, genau jetzt. Aber ja, meistens fällt dann doch schon die Lampe aus, aber... Manchmal geht's halt nicht mehr, ne? Ja, und das hat sich aber einfach so Schritt für Schritt selber gegeben, diese Art von Angst. Naja, ich war jetzt ein Jahr weg. Na, und da hatte ich mein eigenes Zimmer da, wo ich dann hingezogen war. Und jetzt bin ich wieder zurückgekommen und jetzt habe ich überhaupt keine Angst. Jetzt bin ich froh, wenn ich das Zimmer für mich alleine habe und kontrolliere auch nicht mehr und so. Aber die Schränke sind schon abgeschlossen. Also, naja, ich kontrolliere doch, ob die Schränke zu sind, aber mehr mache ich auch nicht mehr. Also den Bettkasten hochheben oder so mache ich nicht mehr. Ja, und wie oft patrouillierst du dann da durch dein Zimmer? Mal am Tag, also bevor du schlafen gehst, oder reicht jetzt mal die Woche? Na, wenn ich aus dem Bad komme und Schlafanzug anhabe und dann, ja. Ach, dann schon doch immer noch. Naja, bloß mal kurz. Aber du denkst, du bist jetzt schon, wie? Aber bloß die Schränke, also nicht bloß so schlimm. Bloß die Schränke, wie viele Schränke hast du denn in deinem Zimmer? Ja, zwei große Kleiderschränke. Ja, oh also naja, da passt. Das ist nicht so unbedingt tragisch oder so, ja. Nee, aber im Grunde passen da schon eine Menge Leute drin, ja? Naja, also zwei ja höchstens. Na, früher war das ja schlimm. Jetzt kontrolliere ich ja sicher bloß nochmal am Schloss, ob der zu ist oder so. Aber früher habe ich den dann auch schon aufgemacht und so mir irgend so ein Instrument gegriffen, wenn ich so gerade einen Horrorfilm gesehen habe. Bin auch schon mal durchgestöchert oder so, ja. So. Eieiei. Hast du denn vielleicht irgendwie bald mal die Aussicht, möglicherweise allein in einer eigenen Wohnung zu leben? Naja, das ist noch ziemlich weit weg, ne? Und aber ich nehme an, du bist relativ froh darüber, dass es so weit weg ist. Nee, eigentlich nicht. Nee? Weil es doch ziemlich auf die Nerven geht, die Wohnung zu teilen. Aber ich würde dann doch dann irgendwie eine Wohngemeinschaft vorziehen, glaube ich, fürs Erste. Ah ja. Und später, also ganz alleine Wohnung ist so nicht für mich, wenn ich dann abends spät fernsehe und da sind so keine Viecher oder sowas drin, kriege ich dann doch schon meine Krämpfe. Oder selbst wenn ein Viech drin ist, das macht dann doch mal Geräusche. Und gestern zum Beispiel, da habe ich die Kaffeekanne aufgesetzt, gestern Abend, habe mit meinen Eltern zusammen im Wohnzimmer geguckt, ne, Fernsehen. Ja, und die Eltern gewissermaßen als Bürgerwehr dabei, ja. Und da hat die Kaffeekanne so ganz komisch angefangen zu hopsen. Weißt du, wenn man so Wasser unter der Kaffeekanne lässt, wenn der Platte heiß wird, dann fängt die an zu hopsen. Das und jetzt lass mich raten, du hast gleich unter der Kaffeekanne nachgeschaut, ob da jemand ist. Nein. Und zwar haben sie so, ich habe die Wohnzimmertür zugehabt. Dann hört man immer auf diese Geräusche. Und da habe ich meine Eltern gesagt, ist da jemand? Die sind überhaupt nicht drauf eingegangen. Ist da jemand? Und da meinten sie, ich sag, was kriegst du jetzt schon Angstanfälle, dass da jemand anruft oder so? Nein. Blablabla, der ist doch nicht da. Und dann haben sie erst mal verarscht. Und ich weiß nicht. Schon ziemlich schlimm geworden, ich meine gewesen, aber jetzt ist es besser. Mensch, ich weiß jetzt gar nicht, wie... Hast du sowas gehabt? So als junger Mensch so? Ich habe zum Beispiel früher, vor 2 Jahren, das war noch länger her, da konnte ich abends durch das Fenster alleine zumachen, weil ich immer Angst hatte, da steigt genau in dem Augenblick, ich wohne ja im ersten Stock, springt einer von unten hoch und zieht mich dann runter oder irgend so, sowas. Weil wir haben ja richtig schönen Vorgarten, da kann man sich auch richtig toll verstecken, weil die Blumen so hoch sind und so. Nee, wenn ich so überlege, dann war ich immer wahrscheinlich auf der Seite der Leute eher, die hochgesprungen sind oder im Schrank gestanden haben. Ach, du hast mal wirklich einen Neubaublock im 6. Stock gewohnt, war, wo du keine Angst haben musst? Nee, doch, im 1. Stock. Im 1.? Echt? Und du hast keine Angst? Also so Hochparterre. Und das Schöne war immer, dass wenn wir einen Schlüssel vergessen hatten, dass wir immer über den Balkon in die Wohnung so reingeklettert sind. Ja, das macht ja meine eine Freundin immer, ne? Sobald sie hier ist, findest du so schön, dass er unten wohnt, dann springst du immer aus dem Wohnzimmer. Aber im Grunde fällt mir da auf. Dann kommst du durch die Tür wieder rein. Ja, im Grunde fällt mir auf. Ach so, um Leute zu erschrecken? Nee, einfach so bloß aus Jux, weil ihr gerade so war, weil sonst wohnst du im 4. Stock, glaube ich, und naja. Ah ja. Da kannst du das eben nicht, ne? Ja, nee, aber ich meine Fassadenklettereien hätten mich eigentlich dazu führen können, Angst zu haben, weil ich ja jetzt selber wusste, wie einfach das ist. Fassadenkletter, ach so, ja. Ja. Ja, ich habe mir auch schon mal das Fahrrad an eine Wand gestellt, ne, da bin ich da oben reingeklettert ins Fenster, ne? Siehst du? Das ist auch immer äußerst spannend. Einem ist es schon erschreckt, wenn man sich denkt, dass das am Abend auch andere Menschen machen können. Vor allen Dingen, wenn man da sieht, da haben die Menschen manchmal so ein Saugding, wie aus einer Leitung, weißt du, wie man Waschbecken... So, ja, die so fliegenmäßig dann die Wände hochlaufen. Nein, die saugen sich fest an der Scheibe und dann können sie es ganz leise durchschneiden, weißt du? Ja, ja, das kenne ich aus... Ich habe schon wieder Angst, ich kontrolliere gleich die Fenster, ey. Das kenne ich aber auch nur aus Filmen. Naja, deswegen ja. Ich habe ja früher immer zu viel Fernsehen geguckt. Jetzt hatte ich ja ein Jahr lang nicht mehr Zeit dafür und jetzt geht es wieder. Ja, Mensch, ach, du musst doch vielleicht lieber, dass du dir eher Tierfilme anschaust. Nee, da kann ich ja bloß vor meinem Hamster sitzen und den angucken. Dann kriegst du von dem auch noch Schiss. Nee, also du, das würde ich nicht machen. Obwohl, ich glaube, ich hatte schon äußerste Fotos, da sah aus wie ein Säbelzahntiger. Der Hamster? Ja. Und manchmal sieht er aus wie ein Plüschtier auf den Fotos und manchmal, ich habe doch so eine tolle Kamera bekommen, na und dann sieht er mal aus wie ein Säbelzahntiger, hat er sich gerade gestreckt und gegähnt und da kommen die Zähne aber schon vorne raus. Mann. Und hast du den jetzt im Zimmer bei dir, den Hamster? Nee, die haben wir schon seit einem Jahr da in der Wohnstube. Ja. Und das ist auch gut so. Ja, dann nervt er mich nachts nicht immer mit dem Rad und so, ne? Ist klar, wer will mit einem Säbelzahntiger schlafen? Ja, das stimmt. Siehst du, was mal mein gruseligstes war? Wahrscheinlich hatte ich einen Eisbär überfallen. Nee, ja nicht. Da ist der Hamster ausgebrochen. Ich hatte auch einen Hamster. Ja, echt? Und der ist ja nachts durch die Wohnung gerannt und mir mitten im Schlaf übers Gesicht gelaufen. Kannst du dir das vorstellen? Ja, mein Hamster saß mal, mein anderer. Oh, aber voller Herzstillstand bei mir. Mein Vater, der saß mal nachts bei meinem Vater. Der ist ausgebrochen nachts und mein Vater hat in der Wohnstube geschlafen. Meine Mutter hat ihn rausgeschmissen, weil er schnarcht. Und da saß er auf dem Bauch von meinem Vater und der hat ihn fast totgeschlagen, weil er dachte, er hat gerade von einem großen Tarantel geträumt. Also, das ist schon viel schon Dinge passiert, ne? Ja. Mhm. Hey, dann danke ich dir für deinen Anruf. Ja, ich danke dir auch, was? Ey, und ich hoffe, dass wir jetzt ein paar Leuten Angst gemacht haben. Dass sie jetzt alle ich hoffe auch, war, damit sie wieder ihren Mut zusammennehmen können und gegen die Angst ankämpfen können, wa? Ja. Also dann war, ciao. Tschüss. Mensch, Maya, jetzt ist mir aber auch ein bisschen unheimlich im Studio. Machen wir lieber schnell ein bisschen Musik. Oh, das fängt auch so an, ey. Puh. Randy Greif erzählt Alice im Wunderland auf 5 CDs. Das hier die 4. Puh. players all played at once, without waiting for turns, quarrelling all the while and fighting for the hedgehogs. And in a very short time, the queen was in a furious passion and went stamping about and shouting, "Off with his head!" or "Off with her head!" about once in a minute. Alice began to feel very uneasy. To be sure, she had not as yet had any dispute with the queen, but she knew that it might happen any minute, and she thought to herself, "What would become of me? They're dreadfully fond of beheading people here. The great wonder is that there's anyone left alive." She was looking about for some way of escape and wondering whether she could get away without being seen, when she noticed a curious appearance in the air. It puzzled her very much at first, but after watching it a minute or two, she made it out to be a grin. And she said to herself, "It's the Cheshire Cat. Now I shall have somebody to talk to." "How are you getting on?" said the cat, as soon as there was mouth enough for it to speak with. "I don't think they play at all fairly. And they all quarrel so dreadfully one can't hear oneself speak. And they don't seem to have any rules in particular. At least, if there are, nobody attends to them. And you've no idea how confusing it is, all the things being alive. For instance, there's the arch I've got to go through next, walking about at the other end of the ground. And I should have croqueted the queen's hedgehog just now, only it ran away when it saw mine coming." "How do you like the queen?" said the cat in a low voice. "Not at all. She's so extremely..." Just then, she noticed that the queen was close behind her, listening. So she went on, "She's so extremely likely to win that it's hardly worthwhile finishing the game." The queen smiled and passed her. "Who are you talking to?" said the king, coming up to Alice and looking at the cat's head with great curiosity. "It's a friend of mine, a Cheshire Cat. Allow me to introduce it." "I don't like the look of it at all. However, it may kiss my hand if it likes." "I'd rather not," the cat remarked. "Don't be impertinent and don't look at me like that." He got behind Alice as he spoke. "A cat may look at a king. I've read that in some book, but I don't remember where." "Well, it must be removed," said the king very decidedly, and he called to the queen, who was passing at the moment. "My dear, I wish you would have this cat removed." The queen had only one way of settling all difficulties, great or small. "Off with his head," she said without even looking round. "I'll fetch the executioner myself," said the king eagerly, and he hurried on. Alice thought she might as well go back and see how the game was going on, as she heard the queen's voice in the distance screaming with passion. She had already heard her sentence three of the players to be executed for having missed their turns, and she did not like the look of things at all, as the game was in such confusion that she never knew whether it was her turn or not, so she went off in search of her hedgehog. The hedgehog was engaged in a fight with another hedgehog, which seemed to Alice an excellent opportunity for croqueting one of them with the other. The only difficulty was that her finger was gone across the other side of the garden, where Alice could see it trying in a helpless way. Randy Greif, wie gesagt, auch einer der Stahlplatt-Acts, die werden in der nächsten Sendung hier die Musik bestreiten und vielleicht halt noch mal ein bisschen kurz erklären, wo man dann diese schicken Platten kriegen kann und was an Konzerten und Ausstellungen traritrara dazugehört. Die Sendung ist jetzt im Grunde zu Ende, weil dann hier die Eulenleitungen alle noch voll sind, will ich ganz wesentlich noch so eine Art kurz, wie heißt denn, Schnelldurchlauf machen, was den Mut betrifft. Hallo? Hallo? Ja, kurz noch. Ja, einen Satz zum Mut. Ein Satz? Ja, Mut ist sehr viel. Gut. Hier noch ein Satz zum Mut? Ja, Mut ist, dich anzurufen. Ach nee, das stimmt nicht. Tag. Hallo? Na, dann nicht. Hallo? Hallo? Hi. Ein Satz zum Mut. Hey, zieh nach Dortmund, da kannst du Autokennzeichen bewundern und zwar D-O-O-F. Ciao. Danke. Hallo, ein Satz zum Mut noch? Hallo. Also ein Problem, dann geht zum Onkel-Doktor. Wie bitte? Also ein Problem, dann geht zum Onkel-Doktor. Doch, hallo? Ja? Ja, ein Satz zum Mut? Ja, also ich finde da sehr mutig. Gut, das klang sehr überzeugend. Hier noch ein letzter Satz zum Mut. Ja, hallöchen. Ich würde sagen, Mut ist relativ. Gut, hier noch ein letzter Satz zum Mut. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss ist gut. Was steht noch aus? Die Auswertung der Sendung hier. Die Sendebeobachterinnen haben eifrig Strichliste geführt. Was habt ihr eigentlich gestrichlistet? Na, Plus und Minus. Also. Plus in ach, könnt ihr das mal definieren, was Plus ist? Na, das haben wir ganz subjektiv entschieden, also was uns gefallen hat und was wir doof fanden. Von den Hörern, so mehr so. Ach, und wir nicht? Haben weniger Striche geführt, als wir haben also mehr Worte geschrieben. Ach ja? Wir haben so richtig so. Ach so, und jetzt macht ihr quasi so zusammenfassend eine Sendeauswertung hier, in Worten. Also nicht genau. So ein Spielstand, 98 zu 63, also sondern... Also wir haben beides parat. Das könnte man auch sagen, ja. Ja? Dann machen wir doch erstmal den Spielstand. Wie sieht der aus? Der ist so, zusammenrechnen, 7, 8, 9 zu 5. Also 9 positive Elemente. Ja? Gegenüber 5 negativen. Ah ja. Und was waren jetzt die 9 positiven Elemente? Na, das sind so mehr so die einzelnen Anrufe. Also uns fiel zum Beispiel auf, dass wir die weiblichen Anruferinnen doch durchweg sehr positiv fanden. Also das hat uns... Fällt mir auch immer auf. Hat uns gefallen und wir fanden also viele so ziemlich blöde, die da so irgendwelche Sachen gesagt haben. Jungs in der Regel. Ja, also mehr so Jungs. Ja, ich kann Jungs auch kaum komisch, leiden. Komisch. Ja, seltsam. Denn da draußen steht schon ein Junge und drängelt, der will ja seine Sendung anfangen. Ist mir doch egal, ich sende jetzt hier durch bis in den späten Vormittag morgen. Hinein, MC, kannst dich schlafen legen. Noch einen letzten zusammenfassenden Satz zur Sendung. Jetzt macht ihr ja Lichtspiele. Ja. Ja, also. Gut. Weiter so. Wunderbar. Das waren schöne Worte zur Sendung. Ich verabschiede mich. Nächste Woche Dienstag, 22 Uhr, gibt's wieder einen Sprechfunk. Jetzt gibt's erstmal Night Flight mit MC Lücke, der richtig übermütig ist. Tschüss. Zu meiner Reise.